Also, unser Thema heute, Linksruck in Lateinamerika. Da gibt es einen Chavez in Venezuela, einen Morales in Bolivien, ein Correa in Ecuador. Und jetzt gibt es auch noch den ehemaligen Sandinistenchef Ortega in Nicaragua. Die einhellige Meinung hierzulande ist, in Lateinamerika kommen durchweg die falschen Führer an die Macht. Die Öffentlichkeit hierzulande, die für einen gesunden Patriotismus sehr viel übrig hat, verübelt es da unten Politikern und Staatsmännern, wenn sie ihrerseits eine Sorte Patriotismus an den Tag legen, der sie mit den Zuständen in ihrem Land ein wenig unzufrieden macht. Und schon allemal, wenn sie deswegen unzufrieden sind, weil sie der Auffassung sind, dass Reichtümer, die in diesem Land durchaus existieren, Reichtum, der dort produziert wird, weder der Nation und schon gar nicht den Leuten zugutekommen, die in diesen Ländern hausen, sondern nur zur Bedienung auswärtiger Ansprüche an dieses Land gut sind. Politiker, die daran etwas ändern wollen, sind hier sofort unten durch, gelten als undemokratisch, als Populisten, als machtbesessen, sozialistisch bis kommunistisch. Was ist da unten also mal los? Ich will mich in meinem Vortrag auf Venezuela konzentrieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Chavez ist jetzt im 9. Jahr da unten dran, hat von daher am meisten schon in die Wege geleitet, am meisten praktisch umgesetzt von dem, was er als kritischen Standpunkt zu seinem Land hat. Hat auch am meisten Reaktionen natürlich auf sich gezogen, im Land und auch vor allem von außerhalb. Es sind eigentlich vier Punkte, die ich hier gliederungsmäßig durchmachen will. Wenn jemand Einwände hat, kann er sich vielleicht daran erinnern, wie die Gliederung ist und dann an der entsprechenden Stelle mit seinem Einwand warten. Der erste Punkt wäre, was hat der gute Mann eigentlich bemerkt in seiner Nation? Was findet er eigentlich an den Zuständen in Venezuela so unerträglich? Der zweite Punkt, was hat er unternommen, um da etwas zu ändern? Also der praktische Kampf um Machtverhältnisse in Venezuela. Der dritte Punkt wäre, was hat er damit für Feindschaften auf sich gezogen im Land? Was hat er auch für Freunde gewonnen? Und der vierte Punkt wäre, was heißt das Ganze im Verhältnis nach außen? Was heißt das Ganze für ein Land, das von USA aus definitionsgemäß als Bestandteil des amerikanischen Hinterhofs angesehen wird in Washington? Punkt 1. Ich will mal mit dem Zitat vom Chavez anfangen, das eigentlich ziemlich genau zeigt, wie der gute Mann die Lage in seinem Land gesehen hat. Er sagt über Venezuela: Ein solcher Reichtum, die weltweit größten Erdölreserven, die fünftgrößten Erdgasreserven. Es gibt Völker, die haben unter dem Wüstensand Kanäle bauen müssen, um ihre Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Wir sind eines der Länder mit den größten Süßwasserreserven der Welt. Mit Millionen von Hektar fruchtbarer Erde. Ein riesiges Territorium, ideal für Tourismus und junges, fröhliches, zotiges, karibisches Volk und vieles mehr. Das stammt aus einer Antrittsrede im Nationalkongress 1999. Zotig hat er übrigens wirklich gesagt. Er hat für alle Formen von lustig sein, was übrig, der gute Mann. Was diagnostiziert er eigentlich? Es will ihm einfach nicht einleuchten, dass in einem Land mit begehrten Ölreserven, Gasreserven, eine Bevölkerung im Elend verharrt, von der Obrigkeit mit Gewalt niedergehalten wird, während der Reichtum einer kleinen Oberschicht wächst, während Ölmultis riesige Gewinne einfahren, und inzwischen sogar bestimmte Voraussetzungen eines Standards, wie man heutzutage sagt, wie Wasser- und Stromversorgung internationalen Unternehmen gehören, die sich daran bereichern und für die Masse der Bevölkerung nicht einmal diese rudimentären, elementaren Lebensbedingungen halbwegs verfügbar sind. Was war da eigentlich zu Gange 1969? Wie kam sowas zustande? Was ihm als Skandal aufgestoßen ist, das sind die Folgen einer Eingemeindung Venezuelas als Ölland in den Weltmarkt. Es ist die ziemlich allgemein in Lateinamerika Ende der 80er Jahre eingeschlagene Kurs, dass die Länder sich in eine Schuldenkrise manövriert haben und die Erträge, die die internationalen Geschäfte inklusive Ölexport eingebracht haben, noch nicht mal richtig dafür gereicht haben, die Schuldendienste zu bedienen. Zustande gekommen ist es in einer Zeit, wo die Ölförderung ausgebaut wurde, für eine venezolanische Oberschicht der Ölreichtum ein klasse Bedienungsmittel war an Reichtum, das ins Land kam, viel mehr abgeworfen hat als der sonst in Venezuela existierende Großgrundbesitz, der durchaus auch Leute reich gemacht hat, aber nicht in dem Ausmaß, der aber zugleich bei den Politikern den Versuch ausgelöst hat, aus Venezuela noch etwas mehr zu machen, als bloß ein Ölabtransportland, was von Oligarchen beherrscht wird. Es wurde auch wie in anderen Ländern damals versucht, ein wenig venezolanische Industrie aufzubauen, ähnlich wie in Brasilien unter dem Motto Importsubstitution. Also Zeug, was aus dem Ausland importiert wird, könnte man doch auch mit staatlicher Anschubfinanzierung im Land produzieren. Gab es in Brasilien in den 70er Jahren ganz genauso. Haben sie angefangen, Fernsehproduktionen aufzuziehen und so weiter. Sie haben nur ziemlich schnell festgestellt, dass mit ein wenig staatlichem Anschub eine konkurrenzfähige kapitalistische Ökonomie, die gegen den Weltmarkt bestehen kann, so ohne weiteres nicht auf die Beine kommt. Das hat dazu geführt, dass diese Versuche irgendwann wieder eingestellt wurden, aber auf Basis der Öleinnahmen bis dahin schon ordentlich Kredite aufgenommen worden sind, die Einnahmen aus dem Ölreichtum, die das Bedienungsmittel der reichen Oberschicht war, auch nicht mehr im Land investiert wurden, sondern die haben ganz schnell gemerkt, wo das Geld am besten seine Funktion erfüllt, nämlich auf den internationalen Kapitalmärkten, in Europa und USA. Das, was die als Privateinnahmen alles abgezweigt werden, hat also den Weg allen Geldes gefunden auf der Welt, nämlich in die Metropolen, wo die Vermehrung so richtig klappt. Und als Nation hat Venezuela Schulden akkumuliert. Auf Basis dieser Schuldenakkumulation ist in Venezuela auch so ungefähr genau das Gleiche passiert wie den meisten Staaten Lateinamerikas. Um überhaupt neue Schulden aufnehmen zu können, um die alten weiter zu bedienen, mussten sie sich an IWF wenden. Und der IWF hat wie so üblich alles durchgeforstet, was der Staat sich an Ausgaben leistet. Und da fiel dem IWF als erstes auf, dass Eine Methode des Ruhighalten eines mangels größerer Produktion, mangels existentem Kapitalismus für ziemlich unbrauchbar erklärten Bevölkerung, außer dem gewaltsamen Niederhalten von denen, ein wenig staatliche Subvention in ein paar Lebensmittel gab, war der erste Punkt, der zu streichen war. Dass es zweitens staatliche Versorgungsunternehmen gab, wie hier auch mal, Energieversorgung als staatliche Instanz, Wasserversorgung, Telekommunikation. Da war sofort die Auflage, das ist alles, wo ausländische Konzerne Geld draus machen können. Also hat Venezuela zur Herstellung seiner weiteren Verschuldungsfähigkeit dieses Zeug zu privatisieren. Alles, was in dem Land entdeckt wurde, was auswärtige Kapitalinteressen als lohnendes Mittel einer Geldvermehrung einschätzen könnten, ist in Venezuela privatisiert worden mit entsprechenden Folgen. Darauf geht unter anderem der Hinweis vom Chavez auf die Süßwasserreserven zurück. Ja, wenn Wasserversorgung privatisiert ist, kriegt der Wasser, dessen Zahlungsfähigkeit ein Geschäft garantiert. Also war in 0,nix in allen Favelas, in allen ärmeren Stadtteilen in Caracas, sowie in allen ländlichen Regionen, wo die entsprechende Zahlungsfähigkeit fehlt, Schluss mit sauberem Wasser. Obwohl es das tatsächlich in Venezuela problemlos gibt. Da gibt es keinen Wassermangel. Aber Wasser gibt es eben nur gegen Geld, und wo kein Geld vorhanden ist, gibt es dann auch kein Wasser. In einem Land, das von seiner Position auf dem Weltmarkt Öllieferant, also Rohstofflieferant heißt, 80% etwa der Bevölkerung von daher gar keiner produktiven Nutzung zugeführt werden, kann man sich vorstellen, was das heißt. Circa 80% der Leute haben kein sauberes Wasser mehr gehabt. Strom haben schon vorher die meisten nicht dran zu denken gewagt. Aber selbst das, was es noch gab, außerhalb der Zentren, wo reichere Leute wohnen, wurde noch gekappt. Telefonieren, genau das Gleiche. Festnetz gab es ziemlich bald nicht mehr. Und ein Handy in den Händen von einem Favela-Bewohner, kann man sich vorstellen, was damit los ist. Wenn den Polizist in der Favela einem im Handy sieht, wird er eingebuchtet. Gekauft konnte er das nicht haben, das ist ganz einfach die Logik. Das muss er geklaut haben. Diese Zustände hat der Chavez vorgefunden. Ein Land, das es zu einer weltmarktfähigen Industrie nicht mal in Ansätzen gebracht hat. Ein Land, das in der Schuldenkrise steckt. Alles im Land, was halbwegs von Auswärtigen zu Geld zu machen ist, denen schon übereignet hat. Ein Land, das sein Volk, kann man ruhig so sagen, regelrecht verkommen lässt. Ein Land, in dem natürlich aus diesem Grund relativ regelmäßig Proteste aufkamen, Massenproteste, zum Teil richtiggehende Hungerproteste, denen es auch so Erscheinungen gab wie zeitweise auch in Argentinien, wo Supermärkte geplündert wurden und so weiter. Alle diese Zustände wurden bis 1999 regelmäßig eskaliert. Und der Umgang mit Protesten wurde insofern radikaler, als vom IWF andere Maßnahmen zur Beschwichtigung des unbrauchbaren Volkes ja untersagt waren. Hauptmittel der Unterdrückung der Proteste war die Armee. Da wurde ausgerückt und da wurde niedergetätscht, was bei drei nicht von der Straße verschwunden war. Einer der jungen Offiziere, der bei solchen Einsätzen dabei war, war der Chavez. Und er war nicht der Einzige, dem das überhaupt nicht gefiel und der langsam Zweifel daran gekriegt hat, ob er als Soldat für eine Ordnungsmacht steht, die was taugt, die erstrebenswert ist, die für Venezuela was taugt oder für die Venezolaner. Er hat entdeckt, das hat er auch so dann in seinen Reden behauptet, im Elend der Massen wird die Unterwerfung seines Landes unter fremde Reichtums- und Herrschaftsansprüche offensichtlich. Und das empfand er als Verrat am eigenen Volk. Und es war von Anfang an ziemlich schnell klar, wer dabei insbesondere gemeint war. Nämlich die USA mit ihren Multis, die Lateinamerika als den ihnen gehörigen Hinterhof und ökonomisches Einflussgebiet betrachtet. Das hat der gute Mann zu seinem politischen Programm gemacht. Das ist erstmal so simpel, ohne große Theorie. Das hat er sehr einfach gemacht, ist aber eine Sache, die man sich durchaus mal betrachten kann. Er hat sich erstmal nur ganz entschieden auf den Standpunkt gestellt, der bei uns auch mal geraten wäre. Die Gegebenheiten des Weltmarktes, hierzulande auch Globalisierung genannt, sind keine Sachzwänge. Der gute Mann hat sich einmal mal gefragt, was ist denn das eigentlich für eine Sache, die da irgendjemand was zwingt? Da ist er sehr schnell draufgekommen, nix Sache. Das sind lauter Interessen, die da zugange sind und die mit Gewalt als Lebensbedingungen Leuten und Völkerschaften und ganzen Ländern aufgeherrscht werden. Ein Sachzwang des Weltmarktes mit seinen Schuldenbedienoptionen und dem ganzen Zeug, der existiert in Venezuela dann und nur dann, wenn es im Land eine Clique gibt, die die Staatsgewalt unter sich hat, die die benutzen kann und die diese Interessen, die Weltmarkt heißen, nämlich alles, was als Reichtum benutzbar ist, und zwar eine Sorte Reichtum, Geldvermehrung, das gehört in die Hände von berufsmäßigen Geldvermehrern. Kapitalisten, internationale Multis, Banken und so weiter. Alles, was ein Land braucht, sind diese Figuren und muss alles dafür tun, dass es für deren Interessen funktioniert. Alles andere ist unvernünftig, ist ja noch harmlos. Geht nicht, heißt die Devise. Kennt ja jeder, braucht nur in die Zeitung gucken. Globalisierung ist ein Sachzwang. Oder gesagt, sehe ich nicht. Sind bloß lauter Interessen. Und in Venezuela sehe ich Leute, die mit Gewalt Venezuela unter diese Interessen zwingen und dabei selber gut mitverdienen. So ist es nicht, dass es in Venezuela keine reichen Leute gab. Da hat sogar noch Anfang der 90er Hochrechnung gegeben, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Venezuela gar nicht so niedrig war. Ja klar, wenn du ein paar Milliardäre dann durch ein paar tausend Volk teilst, dann ist das immer noch relativ viel. Da hat der gute Mann beschlossen, dieses Argument Sachzwang lässt er so nicht gelten. Den kapitalistisch erzeugten und staatlich beaufsichtigten Pauperismus in seinem Land hat er sich vorgenommen zu beseitigen. Er hat sich vorgenommen, aus einem Sumpf sozialen Elends und Objekt ständiger staatlicher Repression soll ein ordentliches und mit seinen Lebensbedürfnissen anerkanntes Volk werden. Herr Chavez nennt es, er verschafft seinem Volk ein Recht auf Leben in Würde. Es war ihm vollkommen klar, dass er dafür erst einmal ans staatliche Kommando muss. Da er als Offizier in der Armee sich durchaus ausgekannt hat, wie die Stimmung in der Armee ist, dass vor allem die Unteroffiziere langsam die Schnauze voll haben, für was sie benutzt werden, dass die sehr kritisch dem venezolanischen Staat gegenüberstanden, hat er es erstmal auf die Art und Weise probiert. Hat also versucht, einen Putsch zu organisieren. Dabei ist er auf die Schnauze gefallen. Der Putsch ist geplatzt, er musste sogar ins Gefängnis. Hat es aber geschafft, relativ schnell, weil er gute Beziehungen in der Armee hatte, wieder rauszukommen. Und hat sich nach dieser Erfahrung dazu entschlossen, es mal mit dem anderen Mittel zu probieren, das in so einem Staat gibt, an die Macht zu kommen, mit Wahlen. Insofern in Venezuela nicht ganz einfach, als da zwei Sachen die Voraussetzungen sind. Erstens, ein Volk, was in seiner großen Mehrheit ökonomisch für unbrauchbar erklärt ist, geht da nicht massenweise wählen. Da gibt es keinen positiven Bezug auf den Staat wie hierzulande. Hierzulande gibt es einen positiven Bezug auf den Staat, der logisch zwar verkehrt ist, vom praktischen Leben aus aber notwendig. Ein Staat, der seinen Leuten arbeiten gehen, Geld verdienen oder Eigentum haben, als Lebensexistenz aufmacht, der muss für die Leute viel regeln, damit sowas überhaupt klappt. Der setzt lauter Gegensätze in die Welt, dass es nur so kracht, hat deshalb einen gigantischen Rechtsstaat aufzuhalten mit Regelungen an Arbeitsplätzen, mit Mietrecht, mit Vertragsrecht und pipapo. Und jeder kennt es, er muss sich auf andere Beziehungen, auf andere Interessen in der Gesellschaft beziehen in der Form des Rechts. Jeder kennt es, kaum sieht er an, der irgendwas macht, fragt er, darf der das? Diese Frage nach erlaubt und verboten in der Betätigung ökonomischer Interessen. Ist der positive Bestand hierzulande? Positive Bezug auf den Staat hierzulande. In Venezuela, wo gar keiner gebraucht wird, ist der Bezug ein anderer für die meisten Leute. Wenn die mit der Polizei in Berührung kommen, dann nicht, weil sie jemanden anzeigen, sondern weil sie gejagt werden. Wenn sie mit der anderen Abteilung Staat in Berührung kommen, dann ist es die Armee, die sie niedermacht. Positiv was haben von dem Laden, tun sie nicht. Darum war in Venezuela Wahlbeteiligung immer so in der Größenordnung von 20%. Die herrschende Clique in Venezuela hatte die Sache auch fein arrangiert. Da gibt es zwar sowas wie eine sozialdemokratische Partei, das ist mir in den 50er Jahren sogar ein bisschen linksmäßig gebärdet, gibt es in allen lateinamerikanischen Ländern. Die haben sich aber sehr schnell gelernt zu arrangieren mit den Verhältnissen, wo man als Mitglied einer Oberschicht am besten zurechtkommt. Und so hat man sich ja sehr schnell arrangiert mit den sogenannten Christdemokraten. Und zwar in der Form, dass man so ungefähr das Gleiche gemacht hat, was die Österreicher noch im Krieg lang gemacht haben, Proporz. Ein paar Jahre lang stellt die eine die Regierung, ein paar Jahre lang die anderen. Der ganze Verwaltungsapparat, die Behördenmaschinerie braucht man dabei gar nicht austauschen, weil politisch ändert sich sowieso nichts. Man hat sich quasi die politische Pfründe Venezuelas geteilt. Hat den schönen Vorteil gehabt, dass man sich bei den Wahlen auch nicht groß anstrengen musste, weil es ja scheißegal war, wer gewonnen hat. Und wenn man mal planmäßig nicht rechtzeitig drankommen ist, spätestens nach 8 Jahren, dann wird es vereinbart, dann wird in der nächsten Wahl entsprechend gedeichselt. In der Atmosphäre ist der Chavez zur Wahl angetreten und hat es tatsächlich geschafft. Erstens, einen großen Teil der unteren Offiziersränge in der Armee zu überzeugen, dass das eine alternative Ordnung wäre, die er vorhat. Zweitens, eine ganze Menge unzufriedener Gruppierungen im Land zu überzeugen, die sich zwar untereinander alle übermäßig freundlich gesinnt waren, aber in einem konnte er sie um sich versammeln, also Hoffnung, dass das jedenfalls die Möglichkeit wäre, dass in Venezuela ein bisschen was anderes zustande kam, als das, was man jahrelang hatte. Dann sind seine Unteroffiziere noch als Werber durch die Gegend gegangen und, was nicht ganz unwesentlich war, als Wahlaufpasser. Jahrelang war die Armee was ganz anderes. Die waren Wahlaufpasser einer anderen Sorte, dass da ja nichts schief geht von der Obrigkeit her. Da waren sie als Wahlaufpasser unterwegs, dass diese Manipulationen nicht mehr stattfinden. Und darüber hat er es geschafft, tatsächlich 99 die Wahl zu gewinnen. So hat er die Wahl gewonnen gehabt. Im Unterschied zu den anderen, die auch früher mal vor Wahlen alles Mögliche versprochen haben, hat der Chavez nicht vergessen, warum er dran wollte. Und da hat er einen echten Augiasstall vor sich gehabt. Regierungschef zu werden in so einem Land ist eine Sache. Tatsächlich was anderes zu machen, eine ganz andere. Oder ich sage es in so einem Land, bloß zum Aufmerken, es wäre hier so viel anders nicht. Was findet er vor? Er findet vor Ölgesellschaften. Die größte davon nennt sich staatlich. Ist aber nichts anderes als der Selbstbedienungsladen der Funktionäre, die da drin hocken. Da ist Polit und Ökonomie gut beieinander. Das sind die, die sich daraus bedienen. Die nennen sich Management-Anteilseigner. Aus dieser staatlichen Ölgesellschaft sind nach den IWF-Auflagen sowieso schon zu 60% auswärtige Ölkonzerne beteiligt. BP und Esso hauptsächlich. Er findet ein Machtapparat vor. Mit Machtapparat meine ich alles, was staatliche Verwaltung ist. Von oben runter, von den Regierungsstellen bis runter in die Kommunen, die ihr Lebtag nichts anderes gemacht haben, als das alte Venezuela zu verwalten, was das Elend garantiert hat und das Absahnende erreichen. Er findet ein Bankenwesen vor, was eigentlich nicht viel was anderes gemacht hat, als das Rausschieben aus Venezuela von Deviseneinnahmen zu organisieren und dabei auch wieder gut zu verdienen. Das hat er alles vor sich gehabt und das musste er erst einmal angehen. Das erste war die Haupteinnahmequelle des Landes, diese staatliche Ölfirma unter Kontrolle zu bringen. Das, was dort passiert, abzustellen. Wer es damals verfolgt hat, hat mitgekriegt, was das für ein Theater war. Sein Programm, die Öleinnahmen, die Haupteinnahme des Staates, auf den er übrigens sein ganzes Programm gründen wollte, umzustellen in eine national nützliche Einnahmequelle, hat seine Gegner sofort auf den Plan gerufen, und zwar mit allen Mitteln. Das Erste, was stattfand, war die Organisation eines Streiks, und zwar in Zusammenarbeit von Management und Gewerkschaft. Hat dem Chavez übrigens die erste linke Kritik eingetragen. Huch, was ist denn das für ein Machtmensch, der geht ja sogar gegen Gewerkschaften vor. Kurz was dazu sagen. Das ist ein typischer Fall von die Welt an linken Idealismen messen, anstatt sich anzugucken, was los ist. Die Gewerkschaft in Venezuela hat eigentlich nur eine einzige Basis, jedenfalls da, wo sie mächtig ist, das sind die Ölarbeiter. Der Maßstab von deren Entlohnung, von deren Arbeitsverhältnis, ist gar nicht venezolanisch, sondern ist das Funktionieren dieser Pfründe. Und da ist auch Kohle da. Die haben also ungefähr das Hundertfache von dem verdient, was der normale venezolanische Verdienst war. Waren damit nicht nur die Arbeiter in diesem Konzern, sondern Nutznießer. Und diese Nutznießerschaft hat die Gewerkschaft organisiert. Der Angriff auf die alte Struktur dieses staatlichen Ölkonzerns war damit gleichzeitig ein Angriff auf die Sonderposition der dort Beschäftigten. Und wie gesagt, die paar tausend Leute, Hauptbasis der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft hat sich sofort auf den Standpunkt gestellt, dass die, ich sage jetzt mal Privilegien, von ihren Ölarbeitern verteidigt gehören. Genauso wie das Management auf dem Standpunkt stand, war, dass seine Privilegien verteidigt gehören gegen den Staatszugriff. Und das ist nicht unlogisch. Ich sage das deshalb, jetzt kriegt der Chavez vorgeworfen, sogar gegen Gewerkschaften. Das ist ein doppelter Idealismus. Es ist erstens einer über Gewerkschaften. Es nimmt nämlich gar nicht zur Kenntnis, was Gewerkschaften sind. Nicht nur in Venezuela. Sondern stellt sich gleich vor, als die werden was furchtbar Fortschrittliches und Progressives und eh schon Weg in eine andere Gesellschaft. Ist ein Quatsch. Guckt unsere Gewerkschaften an. Guckt die DGB-Gewerkschaften an. Klar, da sagt der Linke immer, die Bonzen in den Gewerkschaften würden eigentlich ihre wahre Aufgabe, ihren wahren Zweck, ihr wahres Ich niedermachen, weil sie in die Irre führen. Es ist aber nicht wahr. Es ist hier genau dasselbe Verhältnis. Gewerkschaften organisieren Lohnarbeiter. Und das ist was Irres. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Die organisieren ein Verhältnis, wo die einen Geld dafür kriegen, dass sie für die anderen lohnende Arbeit abliefern. Ein Verhältnis, in dem das Geld, was die Mitglieder der Gewerkschaft kriegen, immer Abzug von dem ist, was die anderen als Gewinn machen. Da ist die Gewerkschaft auf der einen Seite notwendig, weil die andere Seite würde den Lohn bis auf Null runtersetzen, tut dem Gewinn Schweine gut. Ist also ein Kampf immer angesagt. Der Kampf ist aber immer ein Widerspruch. Und das kann man heutzutage so in den DGB-Gewerkschaften richtig studieren. Ein Lohn, der eine Höhe hat, wo die sagen, dann lohnt sich ja das Arbeiten lassen nimmer, der geht nicht. Ein Lohn durchsetzen, wo die andere Seite sagt, dann brauchen wir gar keinen Gewerkschaftsvertrag. Es gibt genug arbeitslose Leute, geht auch nicht. Na, ist eine Gewerkschaft immer Parteigänger des Funktionierens einer Wirtschaft, die als ihr Mittel Lohn hat. Und muss gleichzeitig gegen die dort existierenden Interessen kämpfen, damit der Lohn nicht ein purer Hungerlohn ist. Diesen Widerspruch hat die Gewerkschaft immer. Insofern ist es gar nichts progressiv, sondern eine systemimmanente Notwendigkeit, die einen riesen Pferdefuß hat, die nichts hinausdeuten. Und in Venezuela, wo sie noch das organisiert, was die dortige Ölarbeiterschaft ist, ist sie das schon gar nicht. Da ist der Chavez in seinem Pragmatismus durchaus richtig gelegen, indem er sie so behandelt hat, wie sie auch aufgetreten sind. Im Verein mit dem Management dieser Ölfirma sein Programm sabotieren. Das war das, was sie vorhatten. Da war der Gewerkschaft klar, das alte Venezuela lieber als das, was der Chavez vorhat. Es war ein Riesenkampf, wo er sich durchsetzen muss. Konsequenterweise hat er nachher die Gewerkschaft aufgelöst, das Management hat er ausgetauscht und so allmählich die Kontrolle über diese Haupteinnahmequelle erlangt. Er hat aber noch weitere Sachen gemacht. Ich habe ja vorhin angedeutet, die Lage Venezuelas. Wasser, Strom, Telekommunikation. Alles Mittel von Kapitalinteressen. Ist er hingegangen und hat sie reprivatisiert. Sie einfach wieder verstaatlicht. War ein Jaulen. Er hat sich nämlich gegen die allerheiligste Kuh der Marktwirtschaft vergangen. Glatt lohnendes Eigentum in Staatsregie überführt. Und nicht mit dem schönen Argument, damit es sich lohnt oder zu lohnen anfängt, sondern mit dem bösen Argument, dass schließlich auch die Leute an sauberes Wasser kommen sollen, die mangels Kohle sich ganz kaufen können. Dass auch eine rudimentäre Stromversorgung in den armen Vierteln sein soll. Und das auf Basis staatlicher Subventionen, die er dafür geleistet hat. Da hat er dann Zuschüsse bezahlt an die Versorgungsunternehmen oder die staatlich die Defizite ausgeglichen, die dadurch entstehen. Marktwirtschaftlich, ja, einziges Verbrechen. Fällt mir gerade ein, jetzt bei den Frankreich-Wahlen. Und da hat es im Vorfeld, eine Woche vor die Wahl, die zweite Wahl war, hat es eine ganz aufgeregte Kommentierung hierzulande gegeben. Sowohl der Sarkozy als auch die Royale hätten Äußerungen getan, die darauf hinauslaufen, dass sie die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank nicht als heilige Kuh betrachten. Fertig die Meldung. Die Mitteilung, die damit geliefert ist, eindeutig. Zentralbank ist eine heilige Kuh. Die darf nicht politischen Interessen unterworfen werden. Deren einzige Aufgabe ist es, für die Funktion des Geldes als Kapital und als Kredit zu sorgen. Das Geld nur unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass es zur Verfügung steht für seine Vermehrung. Politische Ansprüche, sei es, dass er für etwas Bestimmtes Kredit rausrücken müsste, das war der einziges Verbrechen. Ein Sachzwang, kennt auch hier jeder, in Deutschland ist das ein politischer Lehrsatz, den kriegt jeder schon in der Schule mit. Die Zentralbank muss unabhängig sein, sonst bricht alles zusammen, da geht nichts mehr sonst. Geht's Geld kaputt, heißt es. Der schaut es wieder genau selber, wie vorhin schon gesagt. Was heißt hier Sachzwang? Entweder die Zentralbank taugt was für Venezuela. Oder sie kriegt es beigebracht, dass sie dafür was zu taugen hat. Hat sie also unter politisches Kuratel gestellt. Ein Aufheulen hierzulande. Das muss alles in Eimer gehen. Jetzt geht Venezuela endgültig den Bach runter. Was er gemacht hat, als nächstes war der nächste Jauler, hat mit der Aufsicht über die Zentralbank die Devisenschiebereien unterbunden. Das ist ein Verstoß gegen den freien Kapitalverkehr. Und schon allemal ein Verstoß gegenüber das, was die Multis an Venezuela interessiert. Nämlich dort Kohle machen und alle Gewinne, die man hat, möglichst wieder rausschaffen, damit sie sich woanders weiter vermehren. Und schon gar nicht so einer unsicheren Sache wie einer Regierung Chavez zur Verfügung stellen. Hat er einfach unterbunden. Also wenn der das macht, ist das Verhinderung des freien Kapitalverkehrs. Sowas gibt es hierzulande so auch. Aber wenn hierzulande ein Staat was, sowas macht, dann sagt er, er geht gegen Geldwäsche vor. Kommt also ganz drauf an, wie man dasselbe tituliert vom staatlichen Interesse aus. Also sein nächstes Verbrechen. Damit hat er jetzt erstmal quasi die Voraussetzung für sein Programm geschaffen auf Seite der Staatseinnahmen, dass er wenigstens über ein paar Mittel verfügt, mit seinem Programm praktisch auch noch anders in die Gänge zu kommen. Er ist dann dran gegangen, Programme in die Wege zu leiten, die aus seinem Land was anders machen sollten als den Rohstofflieferanten. Einer der Punkte, wie er sowas in die Wege geleitet hat, ist, dass er mit den Ölgeldern Institutionen geschaffen hat, staatlich initiiert und finanziert. Das sind die sogenannten Missiones. Ist in dem Fall nichts Christliches, aber ein wenig Ersendungsbewusstsein war da schon auch mit drin. Die Missiones waren so etwas wie ein ziemlich umfassendes staatliches Sozialwerk, die vor Ort in den armen Vierteln mal anfangen sollten, alles das zu organisieren, was Chavez sich vorstellt, als ein Staat kümmert sich darum, dass er aus seinem Volk was wird. Das geht von, sie organisieren, dass die Wohnverhältnisse ein wenig besser werden. Sie organisieren dort gemeinsame Renovierungsinitiativen und so ein Zeug. Aber nicht nur das. Sie organisieren etwas, was es in Venezuela schon fast nicht mehr gegeben hat, dass die Leute ein wenig eine Bildung abkriegen. In die Schule ist in Venezuela auch fast niemand mehr gegangen, wenn er keine Kohle mehr hat, war sowieso Sense mit Schule. Das war der erste Punkt, dass er sagt, wenn ein venezolanisches Volk, wie er so schön sagt, in Würde leben will, dann braucht es ein paar rudimentäre Voraussetzungen, dass es sein Schicksal ein wenig in die eigene Hand nimmt. Dazu gehört ein wenig Schreiben, Lesen, Rechnen. Also haben die Missiones auch den Auftrag gehabt, eine Alphabetisierungskampagne in die Wege zu leiten. Erst haben sie bloß ein bisschen Unterricht organisiert. Dann sind sie dazu übergegangen, mit staatlichen Zuschüssen, mit staatlichen Hilfen auch Schulen zu bauen. Haben also vor Ort ein Schulwesen auf die Beine gestellt. Jetzt findet der Chavez, nur um die Schwierigkeiten klar zu machen, in seinem Land einiges vor, was sehr hinderlich ist für sein Programm. Ja, kaum eine Mission ist in der Gestalt ein wenig erfolgreich, dass die Leute nach Schulen aufgebaut haben, hat er festgestellt, na, weil es kein gescheites Schulwesen in Venezuela gab, gab es ja keine Lehrer. Denselben Spaß hat er entdeckt beim Gesundheitswesen. Auch das war ein Auftrag der Missiones. Die haben da Gesundheitszentren aufgemacht. Die haben eine rudimentäre Gesundheitsversorgung organisiert. In dem Maß, wie da ein bisschen was draus geworden ist, hat er festgestellt, der Erfolg, was für unbrauchbar, offiziell für unbrauchbar erklärt wurde, das hat nicht nur keine Gesundheitsversorgung gekriegt, das hat auch keine Ärzte gebraucht. Also hat es für den Spaß in Venezuela die Ärzte gar nicht gegeben. Das war auf der einen Seite für ihn Anlass, sein Programm auszuweiten. Nicht nur Alphabetisierungskampagne, sondern richtige Bildungskampagne. Bis hin, dass er alternative Hochschulabschlüsse organisiert hat. Was hier als Sparprogramm, weil man so gut ausgebildete Leute in der Masse nicht braucht, gibt, hat er als Fortschritt dort gemacht. Also eine viersemestrige Medizinausbildung, damit wenigstens das Grundlegende vorhanden ist. Damit aber vorher einiges in die Gänge kommt, hat er den ersten Deal gemacht, wo er endgültig mit dem Westen auf gut Deutsch verschissen hatte. Er hat nämlich einen Deal mit dem Castro gemacht. Das US-Embargo gegen Kuba hat ihn sowieso höchstens als zu Durchbrechendes gejuckt. Im Unterschied zu Kolumbien wollte er sich da nie anschließen, sondern alles unternehmen, um das zu durchbrechen. Jetzt hat er auch noch den Deal gemacht. Der Castro kriegt aus Venezuela Öl umsonst. Dafür kriegt Venezuela Ärzte und Lehrer. Damit hat er das geschafft, eine Alphabetisierungskampagne durchzuziehen. Inzwischen heißt es, genau nachprüfen kann man es nicht, aber wird schon was dran sein, dass er bei einer Alphabetisierung in seinem Land von 80% ist. Von vorher 30 auf jetzt 80 in 9 Jahren ist durchaus eine Leistung. Und er hat es geschafft, dass eine halbwegs brauchbare Gesundheitsversorgung inzwischen existiert und sogar auf dem Land. Vom Castro hat er entsprechende Menge Ärzte gekriegt. In Kuba gibt es die zuhauf. Da gibt es ordentliche Ausbildung. Also, wie ihr seht, er hat ein Verbrechen nach dem anderen begangen. Hat aber so halbwegs seinen Laden da hinkriegt, dass die Leute wenigstens leben, überleben, muss man eigentlich sagen können. Ich habe eine Frage. Wann war denn der Deal mit Castro, in welchem Jahr? Und bitte, wann? Wann der Deal mit Castro war und woher sind die Sachen? Das war schon relativ spät. Das war 2001 etwa oder 2002. Geht aber immer noch weiter. Es gibt da ein Deal mit dem Castro noch am anderen. So ist es ja nicht, dass die Kubaner nichts können, das liest man hierzulande. Das Embargo, unter dem Kuba steht, heißt ja immer, dass das, was sie können, wo sie weltmarktfähig wären, gar nicht geht. Weil sie nichts verkaufen dürfen. Wenn dann bloß an Zwischenhändler, da müssen sie einen Aufschlag zahlen, also an welche, die mit kubanischen Waren ungefähr so umgehen wie Dealer. Kuba ist pharmazeutisch saugut. Die können so ziemlich alle Medikamente machen, die es auf der Welt gibt. Die sind ja hervorragend. Können sie auf dem Weltmarkt nicht verkaufen. Inzwischen schleust der Chavez noch ganz allein Lateinamerika kubanische Medikamente. Auch gegen Öl. Ich habe auch eine dritte Frage. Und zwar mit der Verstaatlichung beziehungsweise mit der Kontrolle über den Ölkonzern. Ein bisschen an Putin erinnert, der ja auch die Opposition, also dem Besitzer in Anführungszeichen von Gazprom niedergemacht hat oder beziehungsweise das ja auch, oder sagt man jetzt nicht Land, zufällig. Nicht zufällig. Ja, die Analogie, da ist was dran. Erinnert, weil man könnte ja auch sagen, dass sich Putin hat auch gesehen, okay, da kommt Konkurrenz oder er für sein Gebilde will er die staatlichen Einnahmen, Öl und so weiter richtig behalten und deswegen. Wobei es da ja bei uns zumindest in den Medien eher als negativ angeprangert wird. Das heißt eher, weil es jetzt von Chavez ist positiv ankommen. Auch nicht. Ja, also. Aber sehen Sie dann einen Unterschied trotzdem zwischen Russland und das? Ja, der Zweck, auf der abstrakten Ebene, wo du dich daran erinnerst, ist die Analogie richtig. Der Putin hat auch festgestellt, dass Russland überhaupt nicht auf die Beine kommt, wenn es so weitergeht, wie der Jelzin das angeleiert hat. Es gibt ein paar Oligarchen, die Milliarden aus dem Land rausschaffen, die Milliarden im Land auch noch so verwenden, das Land zu zerlegen, wo also die Oligarchen nicht nur das Geld im Ausland angelegt haben oder sich Fußballvereine gekauft haben und sowas, sondern sogar gesagt haben, sie machen sich zum Chef von irgendeiner Provinz, machen den Übergang dazu, die aus Russland rauszulösen, sodass er richtig die Identität von ökonomischem Oberchef, dem sowieso alles gehört, Herren des Geldes alle zu politischen Herren machen. Kann ich was dazu sagen? Ich würde sagen, zu ihm, als der Unterschied zu Russland wäre, dass es nicht so weit geht, die Ölkonzerne zu enteignen ganz, sondern meistens ist es ja bis vor einem Monat noch so gewesen, dass sie Mehrheitsbeteiligung hatten. Ich würde sagen, bei Chavez ist es so, dass er viel in der Realität viel. Soll das ein Lob sein? Nein, es ist ja nicht so heftig, seine Politik. Und, ach, das verstehe ich nicht. Die braucht gar nicht heftig sein. Ja, außerdem kennt er da kein Tabu. Außerdem kennt er da kein Tabu. Der hat jetzt gerade gesagt, zum 1. Mai. jetzt ist erstmal die Verstaatlichung zusammengekommen. Also er hat gesagt, passt auf Jungs, wenn ihr einen Beitrag zum Vorankommen Venezuelas liefert, dann dürft ihr Eigner bleiben, aber nur dann. Was halten Sie eigentlich von dieser Verbindung Castro-Chavez? Wie weit ist... Einerseits sprechen die von einem Deal zwischen den beiden, das hört sich echt nach einem Geschäft an, von zwei Leuten, die sich eigentlich nicht in die gleiche Richtung denken oder so. Und andererseits bezeichnet jetzt Chavez den Castro als seinen politischen Ziehvater, als sein Vorbild. Na klar, das hat dem Chavez imponiert, der Castro hat erst nur ungefähr das Gleiche gemacht. Er hat gesagt, was die Amis aus Kuba machen. Das war damals das amerikanische Puff. Mehr war Kuba nicht. Also es ist auch kein Deal. Spielbanken, Spielhöllen, ansonsten das Land niedergemacht. Von einem Despoten regiert, der jeden Widerstand niedergemacht hat. Und die kubanischen Mädchen haben Zukunft als Suche gehabt oder gar keine. Und da hat der Castro auch gesagt, das kommt nicht in die Tüte, da stehen wir auf dagegen. Und hat ungefähr so einen Weg vorgehabt wie der Chavez. Wir haben die Amis gesagt, vor unserer Haustür nicht. Mit Invasionen, alle Pipapo, die einzige Chance, die der Castro dann gehabt hat, dass er nicht sofort von den Amis militärisch niedergemacht hat, war damals die Sowjetunion. Damit war für Kuba alles gelaufen. Damit waren sie im Westen aussortiert. Damit waren sie als zu beseitigender Störfaktor der Weltordnung schon 1956 auf der Tagesordnung und sind bis heute nicht runtergekommen. Das ist die Sache, wo den Castro bewundert. Der hat sich auch gegen das, wo alle Welt gesagt hat, Sachzwang. Die Zukunft Kubas liegt in Spielhöllen und Puffs, war damals der Sachzwang. Hat er gesagt, von wegen Sachzwang. Da erobern wir die politische Gewalt und das ist alles ganz anders. Werdet ihr gucken. Und hat es geschafft. Wieso spricht er dann von einem dritten Weg? Was unterscheidet ihn vom Castro? Ach, jetzt wollen wir kein Theoriegehuber machen, da kommen wir noch drauf. Castro hat damals auch keine große Theorie gehabt. So, wo du Deal sagst. Ja, es ist ein Deal. Es ist aber eine Sorte Deal, die du nur mit jemandem machen kannst, der Deal anders versteht, als er Weltmarkt üblich ist. Ich versuche meine Waren bei dir zu verkaufen, du versuchst deine Waren bei mir zu verkaufen und dann gucken wir mal, wer am meisten bei rausholt. Und die Nationen und die Leute, die für die Produktion von dem Scheiß hergenommen werden, sind dabei die Dummen. Dieser Deal hat er mit Castro nicht gemacht, sondern es hat Deal zwischen, pass mal auf, dein Land braucht was, mein Land braucht was. Geld ist etwas, was da überhaupt keine Rolle spielt. Du brauchst Öl, wir brauchen Leute für unser staatliches Programm Lehrer, Ärzte. Können wir uns da einigen? Es ist in dem Sinn kein Geschäft, verstehst? Da guckt keiner drauf, was habe ich jetzt für einen Reibach gemacht. Geht auch gar nicht wie bei Waren. Weil weder die Ärzte haben einen Preis, noch wenn der Schabe so das Öl überschiebt hat, ist ein Preis. Zum Putin nochmal. Ich weiß, der Putin gilt unter Linken nichts im Unterschied zum Chavez. Das ist die Differenz. Von seiner Diagnose aus haben sie sich nicht unterschieden. Der hat bloß auch gesagt, der Putin, so lasse ich mir mein Land und die Zukunft meines Landes nicht kaputt machen. Das wird unterbunden. Dass dort die Milliarden bloß noch in Amiland liegen. Wir auch Schulden akkumulieren, dass es nur so kracht. 70 Milliarden Auslandsschulden hat der Jelzin dem Putin übergeben. Da muss er noch einen Umschuldungsvertrag anschließend machen. Der wäre gelaufen bis 2012. Nachdem er diese Ölschiebereien unterbunden hatte, der Putin, hat er im letzten Jahr den G8 eine sau unangenehme Mitteilung machen müssen können. Er hat alle Schulden vorzeitig zurückbezahlt. Kein Erpressungsmittel mehr gegen ihn. Also von der Diagnose haben die sich doch gar nicht unterschieden. Hat der Putin auch gesagt, da werden wir mal sehen, ob das alles bloß auswärtige Interessen bedient oder nicht auch russische. Und von da an war übrigens der Putin im Unterschied zum Jelzin kein Demokrat mehr. Nur aus diesem Grund. wird er jeden Tag vorgeführt. Der hat er doch glatt nicht genehmigte Demonstrationen in Leningrad von der Straße geräumt. Sieht man total undemokratisch. Beim Herfahren habe ich im Radio gehört. Jetzt haben sie die G8-Kritiker, die da agitieren für Demonstrationen, zur kriminellen Vereinigung erklärt. Sie mit 800 Mann eingerückt in alle möglichen Zentren, wo die sich vorbereiten auf diese Demos, kriminalisieren die Leute auf Basis von Gesetzen, die sie damals für die RAF erfunden haben, verhaften massenweise Leute, suchen alles und behandeln die Demonstration so. Feinster demokratischer Brauch. Den ich sage, was sie da vom Pulli gezeigt haben, ist eher noch ein wenig harmlos. Wo war das und wann war das? Heute. Gut, Randbemerkungen. Ja, von dem Sozialprogramm unterscheiden sich Putin und Chavez ja doch. Also was ja, ich wollte ja bloß, weil er den Punkt ja mit der Verstaatlichung gebracht hat. Von Sozialprogrammen unterscheiden sich natürlich schon, der Putin hat ein anderes Programm. Der will aus Russland einen kapitalistisch erfolgreichen Teilnehmer am Weltmarkt machen, der den anderen Konkurrenz bieten kann. Der hat ungefähr dasselbe Programm wie Europa, USA, Japan und wie sie alle gebacken sind. An der Ecke geht der Unterschied zwischen Putin und Chavez total los. Der sagt, er braucht die Einnahmen, um in Venezuela was anders zu machen. Also kapitalistisch benutzen Hinterhof der USA. Also er braucht das Geld zum Beispiel für die Misiones. Er braucht es aber auch noch für andere Sachen. Lauter Zeug, die nicht gehen. Er hat glatt den paar Kapitalisten, die es im Land auch noch gibt, auch den kleineren und kleinsten, aufgemacht, dass es in Venezuela einen Mindestlohn gibt. Da hat er nicht gesagt, Mindestlohn, unmöglich, da gehen Arbeitsplätze kaputt. Der hat was ganz anderes gesagt. Und logisch kann ich da nichts von kritisieren, das stimmt einfach. Der hat gesagt, Arbeitsplätze, wo die Leute, obwohl sie arbeiten, hungern, die braucht keiner. Wenn die kaputt gehen, weg damit. Die einzige Antwort auf so ein saudummes Ding wie den Mindestlohn gehen Arbeitsplätze kaputt. Wer braucht dann so Arbeitsplätze, von denen man nicht leben kann? Keine Sau braucht die, außer denen, die sie einrichten. Die arbeiten gehen, brauchen die nicht. Aber Unternehmen, die Leute für 3,50 in der Stunde arbeiten lassen, die können die Sau gut brauchen. Aber doch nicht die arbeiten. Oder Chavez sagt, Sachzwang, Lohn so niedrig wie möglich, damit er sich für die anderen lohnt. Pustekuchen. Wer Leute unter einem Mindestlohn beschäftigt, kriegt seinen Laden dicht gemacht. Jetzt zum 1. Mai hat er verkündet und der Mindestlohn wird jetzt noch um 20% erhöht. Hat er auch, weil du immer milder sagst da hinten. Verstehst? Milder. Hat er auch nicht gesagt, ich enteigne einfach alle. Der Chavez macht halt beides. Der sagt, naja, die kapitalistische Rechnungsweise tue ich nicht einfach verbieten. Aber ich mache gleichzeitig lauter Auflagen und Anforderungen an die, die sich damit ein wenig beißen. Zum Beispiel Mindestlohn. Zum Beispiel, dass er kleineren Unternehmen gesagt hat, entlassen wird nicht. Da muss er erst einmal anfragen, ob er entlassen darf, dann wird sich eine Regelung finden, bis hin zu dem Punkt, dass der Staat mit seinen Finanzen dafür sorgt, dass der Betrieb weiterlaufen kann, die Leute weiter beschäftigen kann. Da hat er angeleiert auf dem Land Kooperativen, nicht wenige. Hat die erstmal mit Grundkrediten versorgt, damit die loslegen können. Da war sofort die Frage, auf welchem Land? Hat er auch nicht enteignet. Manchmal ist der Typ sehr erfindungsreich. Da hat er zu den Großgrundbesitzern gesagt, keiner will euch euer Land wegnehmen. Aber nur, wenn ihr beweist, dass es euer Land ist. Jetzt hat es in Venezuela so etwas Feines wie das Katasterwesen hierzulande, wo auf einen Zentimeter genau immer drinsteht, wo gehört was hin, kann nicht geben. Wem er Land gehört, haben die Großgrundbesitzer ganz anders geregelt. Sie waren sich untereinander immer ziemlich einig. Das Tal gehört noch mir, bis zu dem Fluss ist es dir. Und wenn einer sich unter unserer Absprache da einmischt, dann wird er gewaltsam weggeräumt. Also wenn der Hungerleider ein Stück Land besetzen, das jahrelang brach liegt, und der Großgrundbesitzer beschließt, jetzt wird das mal wieder ein bisschen in Arbeit genommen, dann werden die einfach umgenietet. So ging Landbesitz in Venezuela. Aber ein Grundbuchamt, wo genau drinsteht, was demseits ist, zu dem sind gar nicht gegeben. Jetzt hatten die furchtbar Schwierigkeiten nachzuweisen, was ihnen gehört. Und dann hat er gesagt, na jetzt passt mal auf, wenn das euch alles gehören geht, dann wird es ja wohl nicht brach liegen. Wenn ihr was gehört, dann macht mir doch was draus. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr die Hälfte von eurem Besitz brach liegen lässt. Also ist das für mich der Anschlussbeweis, dass das gar niemand gehört. Hat er genau gewusst, dass er sich da ein wenig über den Tisch gezogen hat. Weil Großgrundbesitz in Lateinamerika ist ein wenig eine Wirtschaftsform auch. Da hat es nicht zugehört, dass du einen großen Teil, meist sogar ungefähr die Hälfte, eine Zeit lang brach liegen lässt. Da holt sich der Boden und du sparst dir Investitionen in den Boden zum Fruchtbarhalten. Ungefähr wie hier die Dreifelderwirtschaft im Mittelalter, wo auch brach liegen ein Punkt des Erholens war. Und da haben die lieber ihr Land brach liegen lassen und auch irgendwelche kleinen Bauern haben drauf nichts anbauen dürfen, als dass sie Investitionen machen mussten oder Geld ausgeben mussten, um das ganze Land zu bewirtschaften, wo sie sowieso nicht wussten, wohin verkaufen, weil USA und EU lassen ja Landwirtschaftsexporte nur schwer zu. So, auf die Tour hat er den Großgrundbesitzern an das Haupt gegeben und hat landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften angeschoben, die halt dafür sorgen, dass ein großer Teil an der venezolanischen Landbevölkerung jetzt wenigstens in dem Sinn überleben kann, dass er aus einer eigenen Landwirtschaft ein wenig Lebensmittel bezieht. Er ist ja dann dazu übergegangen, lauter so Maßnahmen, wo du sagst, weich, ist ja wahr. So Betriebe, wo er gesagt hat, so, die sind am Zumachen, unter Umständen vielleicht sogar wegen Mindestlohn, greife ich ein. Die kriegen einen staatlichen Zuschuss, dann sind sie aber auch gezwungen, Produkte, die sie herstellen, auf besonderen Märkten zu verkaufen, zum Beispiel in den Mercatores, die er dann aufgemacht hat. Wenn schon die Mehrzahl des Volkes nur wenig bis kein Geld hat, die eine Seite, dass er ihnen mit seinem Sozialprogramm wegen Einnahmen verschafft hat, auf der anderen Seite, dass mit dem wenigen Geld eine Versorgung geht, hat er ihnen mit den Mercatores auch noch Läden eingerichtet, wo sie den Krempel um die Hälfte billiger kriegen als irgendwo anders. Und gezwungen, die Unternehmen, auch landwirtschaftliche Unternehmen, die für einen normalen Markt gar nicht lieferfähig sind, die bankrott gehen würden, diese Läden zu bestücken. Also lauter so ein bisschen reformistische Überlebensstrategien für das Volk in seinem Land in die Gänge gebracht. Und die sind zum Teil durchaus ordentlich am Funktionieren. Ist es nicht auch eine Gefahr, wenn ich den Campesinos einfach ein Stück Land gebe und sie gar nicht, also ein Stück Land, das ich gerade versuche zu regenerieren, und sie gar nicht wissen, wie man das eigentlich bewirtschaftet, das halt vorher in Großgrundbesitz war und halt mit Maschinen, wie auch immer, bewirtschaftet wurde? X-Maschinen. Dass es dann selten die Gefahr ist, dass sich das, dass da auch die Natur einfach in Mitleidenschaft und die Wasserressourcen in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Land lernt, glaube ich, sehr schnell, dass er sich um sein Land kümmern muss. Und da braucht man nicht so große Schuld. Nein, doch, Vorsicht, da hat er nichts anbrennen lassen, dafür hat er seine Mission gehabt. Der hat überall, wo er das gemacht hat, seine Mission gehabt, also so Zentren, wo so Zeug angeleitet wurde. Seit, was der Geier, wie viel 100 Jahren, das erste Stück sinnvollen Einsatz einer Armee organisiert. Er hat Unteroffiziere, die eine wenige Ausbildung hatten. Am Anfang hat er sie als Lehrer benutzt. Später hat er sie auch als Instruktoren für so ein Zeug benutzt. Sie haben die also durchaus Anleitungen gekriegt, zum Teil auch Geld, um da keinen Kahlschlag zu betreiben, ein bisschen Düngung zu organisieren und so weiter. Also da ist der Mensch ziemlich umtriebig. Gut, also ich will ja nicht lauter Beispiele bringen. Ein generellen Punkt von dem, was er da angeleiert hat, will ich schon noch mal festhalten und darauf hinweisen. Was er da aufgezogen hat, was er da gemacht hat, entscheidet sich ziemlich prinzipiell von dem, was man in den kapitalistischen Metropolen so kennt und was den schönen Namen Sozialstaat trägt, sozialstaatliche Leistungen. Es ging nämlich in Venezuela gar nicht darum, eine Arbeiterklasse bereitzustellen für Dienst am Kapital. Da war was ganz anders fällig. Da war eine für zu 80% für nutzlos erklärte Volksmasse vorhanden, wo sich gar niemand auf den Standpunkt gestellt hat, die soll nützlich sein für irgendwas, schon gar nicht für Kapitalakkumulation, die bloß behandelt worden sind, als wenn sie im Weg sind, können sie weggeräumt. Er hat da ein halbwegs Überleben können von denen organisiert, und das ist was ganz anderes als hierzulande Sozialstaat. Der geht nämlich davon aus, dass das Volk als Arbeiterklasse, als Dienstleister am Kapital, als Leute, die arbeiten gehen und damit den Reichtum von Unternehmen vermehren, zur Verfügung stehen und dafür tauglich sein müssen und tauglich gehalten werden müssen. Dazu gehört, dass sie ein bisschen schreiben und lesen lernen. Ein Bildungssystem. Dazu gehört ein Gesundheitssystem. Dazu gehört auch so ein bisschen Zeug wie Arbeitslosenversicherung und Hartz IV. Den Unterschied sieht man daran. In dem Ausmaß, wie hierzulande ein Staat sagt, bei Millionen von Arbeitslosen kommt es auf die Funktionsfähigkeit von denen gar nicht mehr so furchtbar an. Es gibt ja genug von denen. Behandelt der sie konsequenterweise die Armut als eine einzige Last. Da gehört ein Abstrich nach dem anderen gemacht. Von der Versorgung mit ein paar Lebensmitteln, Hartz IV, über Gesundheitsversorgung, Gesundheitsreformen A bis Z, soll ja vielleicht nächstes Mal drüber geredet werden, bis hin zur Bildung. Es ist gar nicht notwendig, das gesamte Volk in einem Ausmaß als dienstbar herzustellen, wie man es bisher gemacht hat. In den ganz reichen Ländern herstellen von Armut ist Sozialstaat. Der hat pure Armut, weil unbrauchbar, ein wenig zum Überleben gebracht. Von daher immer falsch, wenn einer sagt, er hat ein bisschen Sozialstaat eingerichtet. Er hat das genaue Gegenteil gemacht. Er hat ein bisschen Überleben eingerichtet. Sozialstaat stellt Überleben in Frage. Der hat alles Mögliche unternommen, dass in Venezuela endlich mal ein wenig Überleben geht. Bevor sie verhungert sind, haben sie oft irgendwelche Aufstände inszeniert und dann sind sie zum Verhungern nicht mehr gekommen, weil sie totgeschossen worden sind. Was er macht, ist eigentlich auch ganz lustig, dass er in der Masse Einkommens- und arbeitslosen Paupers mit Staatsgeld eine Art Hilfe zur Selbsthilfe spendiert. Das ist insofern ganz lustig. Das ist ungefähr das, was die versammelte Staatenwelt in der UNO vor 7 Jahren als ihr Millenniumsziel ausgegeben hat. Damals hieß es, das Millenniumsziel ist, die Anzahl der Hungerleider auf der Welt auf die Hälfte zu reduzieren mit Hilfe zur Selbsthilfe. Der Einzige, der das als praktisches Programm angefasst hat, ist der Chavez. Und er ist inzwischen einsortierungsmäßig auf der Welt kurz davor, einer auf der Liste der Schurkenstaaten zu werden. Also mit diesem Programm gibt es bis dahin noch was dazu. Es gibt da massenweise Beispiele, ich will nicht alles aufhören, vielleicht kennt ihr der eine oder andere von euch auch noch was. Aber ich meine, der Begriff der Sache, wenn der einer einen Einwand hat, soll er es halt sagen. Ich meine, der kommt aus den Beispielen raus und weitere Beispiele, die ich kenne, ändern daran nichts. Also ich finde, du siehst das, was in Venezuela passiert, ein bisschen zu rosig. Also teilweise hört sich das so an, als ob du so Regierungspropaganda aus dem Präsidentenpalast da vorträgst, weil du musst schon mal die Dimensionen zurechtrücken. Wenn du von Mindestlohn sprichst, dann redest du von maximal 10% der Bevölkerung. Und selbst die kriegen den ja nicht. Weil Mindestlohn steht auch in Venezuela, genauso wie hier auf dem Papier, und der muss durchgesetzt werden. Das passiert zum Beispiel nicht. Zweite Sache, venezolanische Regierung und kubanische Regierung haben eigentlich gar kein wirkliches Geschäft gemacht. Das würde ja nicht. Habe ich doch gesagt. Bitte? Habe ich doch gesagt. Ja, das hat er richtig verstanden. Ja, Moment. Ich behaupte, dass das nicht stimmt. Die haben ein Geschäft gemacht, weil wenn sie gar kein Geschäft gemacht hätten, es würde nur dann stimmen, wenn der Chavez gesagt hätte, ich schicke euch mal Öl, wir reden gar nicht drüber, wie viel, und der jetzt der Castro gesagt, ich schicke euch mal Ärzte, wir reden auch nicht darüber, wie viele Ärzte. Das wäre ja blöd. Dann gab es schon, das wäre ziemlich blödsinnig gewesen, genau. Da gab es schon eine sehr deutliche Verrechnungseinheit. Ja? Das heißt, das was... Wie willst du das verrechnen? Die sagen einfach, wir haben einen Weltmarktpreis fürs Öl, wir setzen für euch einen niedrigeren Preis an, ihr bezahlt den uns A in Waren und B in Dienstleistungen über diese Leute, die ihr uns schickt. Und diesen Preis... Wie geht denn das? Das rechnen die dir vor. Na, siehst du, aber dann ist es doch gar kein herkömmliches Geschäft. Jetzt lass mal ab. Da beschließt nämlich gar nicht einer, was soll das für ein Wert, sondern es sind Marktpreise. Die haben mit verschiedenen Ländern, Kuba ist das beste Beispiel und immer am meisten genannt, weil das immer so raussticht, mit vielen karibischen Ländern haben sie ähnliche Abkommen gemacht. Die kriegen ja Öl zum Vorzugspreis, langfristige Liefergarantie, müssen dafür keine Zinsen bezahlen und dürfen das ganz in Ruhe mit Zucker und ich weiß nicht was alles bezahlen. Aber das Ganze, was da passiert, das beruht einfach darauf, dass 90% des venezolanischen Öls jetzt normal auf dem Weltmarkt verkauft werden. Das ist der ganze Trick bei der Angelegenheit. Vielleicht kommst du da ja noch drauf. Komme ich noch drauf. Deswegen hört sich das so ein bisschen rosig an. An ganz vielen Punkten, die du genannt hast, müsste man widersprechen, müssen wir nicht im Detail machen, aber das, was du sagst, was die versuchen, das stimmt alles. Sie versuchen, das steht alles auf dem Papier, gibt es wahnsinnige Programme, aber die Realität in Venezuela sieht schon viel anders aus. Das ist ja sehr hilfreich, wenn du mal so ein paar Zahlen nennen würdest, weil du tust so, als ob da jede Menge große Grundbesitzer auf diese trickreiche Weise, die du da so gut erwähnt hast, dann durch die Hintertür enteignet worden. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein absolutes Zeug, da kennst du dich nicht aus. Also, ich komme jetzt in meinem nächsten Punkt auf die Feinde, die er sich damit gemacht hat und auf die Probleme, das durchzusetzen. Das ist Programm, das läuft vielfach. Neulich hatte ich einen aus Venezuela, der hat auch Zahlen gebracht, die sind mir bloß so saudumm. Der sagt, inzwischen ist in Venezuela ein Wirtschaftswachstum von 15% und nur noch 10% dort drauf basiert auf Öl. Da will er VWLer mit überzeugen. Die Zahlen sind doof, die sagen gar nichts. Wenn hierzulande einer sagt, Wirtschaftswachstum von 15%, schlägt jeder die Hacken zusammen, ist das ein feines Land? Hat mit Venezuela nichts zu tun. Darum habe ich was gegen die Sonne Zahlen. Ich würde gerne eine Zahl wissen, ich weiß nicht, ob die vielleicht jemand hier im Raum weiß, weil wir vorhin mit dem Putin irgendwie auf diese Schuldentilgung kamen. Inwieweit steht Venezuela da jetzt im Moment mit der Weltbank irgendwie in der Kreide noch? Oder diese Abhängigkeit abzuschaffen, war das Erste vom Chavez, was er gemacht hat. Ungefähr wie der Putin. Inzwischen hat er keine Schulden mehr bei der Weltbank und beim IWF. Sind komplett schuldenfrei. Ja. dieses Hineinregieren, was über Schulden geht, hat er als erstes abgestellt. Die anderen Zahlen sind, die UNESCO hat festgestellt, dass inzwischen die Alphabetisierung in Venezuela bei 80% liegt. Das Durchsetzen von Mindestlohn und so weiter in dem Land ist alles nicht so einfach. Das war vorhin mein Hinweis, mit welcher Sort Administration er es zu tun hat. Da ist seine ganze Administration in den ersten Jahren eine einzige Sabotageeinrichtung gewesen. Da ist dem Mann auch was Lustiges eingefallen. Mancher Demokratieidealist sagt, das wäre der lugenreinste Demokrat, den er je gesehen hat. Der Chavez hat es pur funktional betrachtet. Der hat nämlich eine Institution eingeführt, die heißt nicht nur Volksabstimmung. Ich weiß nicht, die nennen es, glaube ich, Revocationes. Da kann ein Volk, wenn sie genug zusammenbringen, eine Abstimmung machen, dass die Administration abberufen wird. Und zwar auf allen Ebenen. Vom Staatspräsidenten bis runter zum Bürgermeister. Bis runter zu irgendwelchen Beamten, die vor Ort zuständig sind. Das hat er deswegen eingeführt, um das Hintertreiben seines Programms bis runter in die lokalen Gebietskörperschaften und Kommunen, auf die Tour abzuschaffen. Das Einzige, was er dazu braucht, er muss dort vor Ort mobilisieren, die Leute hinterbringen, da muss er sich auf seine Unteroffiziere verlassen, wo das klappt, dann können die das glatt über diese Institution schaffen, dass ein Bürgermeister abgesägt wird oder ein Amtschef oder sowas. Also mit dieser Sorte Sabotage hat er das Land auf Land ab zu tun. Er hat eine gesamte Armee hinter sich. Er hat hauptsächlich die unteren Offiziere, die oberen Offiziersränge, sind all gut verbandelt mit der alten Oligarchie. Die haben übrigens nach seiner ersten Präsidentschaftswahl gleich wieder einen Putsch probiert. Da haben sie den Chavez verhaftet, haben ihn eingesperrt und haben das Kommando gegeben, jetzt schafft ihn mal beiseite. Die Feiglinge wollten es nicht selber machen, sondern haben Unteroffiziere mit beauftragt, die haben ihn nicht beiseite geschafft, sondern irgendwo, wo er wieder das Agitieren angefangen hat und einen wesentlichen Teil der Armee auf seine Seite gebracht hat. Inszeniert hat den ganzen Putsch damals der venezolanische Arbeitgeberpräsident, also der venezolanische Hund, so heißt unser Hund, der sich hauptsächlich auf die Generäle und die höheren Offiziere verlassen konnte, ging das in die Hose. Und ein halbes Jahr später hat der Hund im Gefängnis geguckt und nicht der Chavez. Das ist die Seite des Erfolgs. Die andere Seite ist, dass auch die Armee nicht hundertprozentig auf seiner Seite ist. Auch da hat er noch gegen Widerstände zu kämpfen. Und er hat auch immer noch damit zu kämpfen, dass das, was er da in die Wege leitet, dass seine Mission ist, funktioniert, hängt alles dran, dass die Leute mitmachen. Da ist er am Agitieren wie Sau, da kann er nicht bloß von oben befehlen. Damit es läuft, müssen die Leute sich von den Einschüchterungen, die sie tagtäglich erleben, befreien, trotzdem immer noch was riskieren. Es kann immer noch passieren, dass irgendwelche Armeeschwadronen nicht in Uniform da was hintertreiben und dann Leute für umbringen, die sich da engagieren. Da ist er zu Gange, da macht er was. Bis hin zu Fernsehen ist in Venezuela, wie überall in Lateinamerika, im Wesentlichen privat. Jetzt hat er also noch einen Staatssender aufgemacht und da hockt er sich jeden Sonntag selber hin. Die Sendung heißt Hola Präsident. Hallo Präsident, nicht Hola. Hallo Präsidente. Da ist ein Riesensaal, da ist Publikum vorhanden, da darf er angerufen werden. Und dann darf er gefragt werden und dann gibt er Antwort und agitiert wie Sau. Beschimpft da, wenn irgendwo was nicht richtig läuft. Kommen also Sachen vor. Jetzt haben die Misiones in dem Vorort von Caracas eine neue Schule hingebaut. Was macht die blöde Bagage in der Umgebung? Gehen hin und reißen sie halt wieder ab, um ihre Hütten damit auszustaffieren. So Zeug, da reitet er richtig eine Philippika und agitiert das Volk, dass das nicht läuft, wenn sie sich nicht selber mit drum kümmern. Weil das immer noch viel zu sehr hintertrieben wird. Unter anderem, dass es immer noch ganze Regionen in Venezuela gibt, wo Unternehmen immer noch dermaßen starken Rückhalt in der Oligarchie, in Armeekreisen, in Polizeikreisen haben, dass das Durchsetzen von Mindestlöhnen nicht so ohne weiteres läuft. Und da fordert er die Leute auf, nicht mehr hinzugehen, zu streiken, sich zusammenzuschließen, wenn sie Angst haben, dass sie mit Gewalt hingetrieben werden und so weiter. Klar ist das nicht fertig. Er hat ein ganzes Land vor sich, wo gegen dieses Programm Obstruktion noch und noch unterwegs ist. Jetzt kannst du aber dem Programm doch nicht entgegenhalten, dass er es noch nicht überall durchgesetzt hat. Was man feststellen kann, ist, dass er es ernsthaft in Angriff nimmt und das wirklich sein praktisches Ziel ist und er dafür alles unternimmt. Denn die Frage mal hierzulande. Also wenn du hier anfragst, wie ist denn die Polizei unterstellt? Bin ich mir nicht sicher, ob du so schnell eine richtige Antwort kriegst. Erstens ist sie Ländersache. Zweitens ist sie auch regional gegliedert. Da gibt es lauter lokale Polizeichefs. Insgesamt unterstehen sie den Innenministern der Länder. In Venezuela sind sie zentral dem Innenministerium unterstellt. Bloß, was von dem, was der Innenminister anordnet, unten ankommt, bei dem ganzen Haufen, der dazwischen hockt, ist eine ganz andere Frage. Und selbst Einsätze vor Ort, gegen welche, die dann irgendwelche Demos machen und sowas. Meinst du, der fragt erst beim Innenminister noch, ob er jetzt da eine Bullen hinschickt? Das macht er aus seiner Entscheidung, weil vor Ort hat er die Hoheit. Bei der Armee genau das Gleiche. Ja, bis hin zu Regimentskommandeuren, die dort stellenweise sehr eigenständig in ihrer Region quasi eine Sabotageherrschaft gegen die Zentralregierung aufziehen. Und dagegen muss er sich überall durchsetzen. Das kann er nicht einfach bloß von oben runter. Da muss er die Leute zukriegen, sich zu organisieren und dagegen aufzustehen. Das macht er mit allen möglichen Vehikeln, die hier den Ruf haben, basisdemokratischer Idealismus ist da ausgebrochen. Für den Chavez ist das saufunktional. Der agitiert die Leute auch nicht zum Wählen, zwar eine Wiederwahl hat er hinkriegt. Der hat sogar, was hierzulande Politiker nicht so ohne weiteres machen wird. Er hat Volksabstimmungen inszeniert gegen die Sabotageorganisationen. Zum Beispiel bei der Verstaatlichung der Ölindustrie. Hat er alle gewonnen. Aber der agitiert seine Leute nicht nur zum Kreuzen machen. Also den demokratischen Wähler, wie es hierzulande gibt. Man wird aufgerufen, ein Kreuz zu machen, wer nachher die Figur ist, die Staatsnotwendigkeiten gegen einen durchsetzt. Diese Sort Wähler will der Chavez nicht. Klar, das Kreuzel braucht er, damit er Präsident wird, aber er sagt, das, was sein Programm ist als Präsident, kann er gegen das, was in Venezuela immer noch vorhanden ist, als Rest von dem alten Regime, gar nicht durchsetzen, wenn die Leute bloß Wähler sind. Darum macht er seine Sonntagssendung. Die müssen sich organisieren, die müssen sich durchsetzen gegen die Figuren, die das alte Venezuela wiederherstellen wollen. Dazu ruft er sein Volk auf, auch in der Sonntagssendung. Also er schafft das alles nur mit Reden. Ach, naja, verstehst, wo er sich auf die Gewalt verlassen kann, benutzt er sie konsequenterweise. Na klar, ohne seine Unteroffiziere wäre er heute wahrscheinlich gar nicht mehr existent. Aber das, da kommt man wieder in die Frage, der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn man jetzt halt in dem Programm steht und es gut heißt, dann wäre die Frage, ich meine, gut, klar, wenn er in Sonntagsreden und mit Agitieren die Leute hinter sich bringt und auch noch ein gutes Ziel verfolgt, ist das ja prima. Aber wenn er halt auch politische Gegner oder sonst irgendwas militärisch einfach, ich weiß nicht, ob er auch jemanden wegräumen lässt, ich kenne mich da zu wenig aus, aber... Das haben sie bisher noch nicht anhängen können. Doch. Natürlich, ständig. Also das ist jetzt genau der Punkt. Du hast schon recht, man soll das Programm nicht einfach damit kritisieren, dass man sagt, es wäre noch gar nicht durchgesetzt. Das ist völlig korrekt. Aber das Programm, was du da so rosig ausmalst, das hat ganz schnell seine Grenzen. Wenn Leute hingehen und die Länder reinsetzen, auf eigene Faust, wo vorher die Absprache noch nicht gelaufen ist, auf die schöne Weise, wie du beschrieben hast, kommt ganz schnell dein Militär an und rollt die weg. Wenn Leute Häuser besetzen, wo es nicht genehm ist, dann passiert das genauso. Wenn in Betrieben, wo man sich geeinigt hat, dass da Ruhe herrschen soll und Es gibt halt in Venezuela auch noch ein paar andere Betriebe außer der Ölindustrie. Also es gibt zum Beispiel eine florierende Autoproduktion, Toyota, Ford, General Motors. Dort wird übrigens dieser Mindestlohn gezahlt, den du da so hoch hältst, $286, ist natürlich ein Witz in einem Land wie Venezuela. Ja? Das ist ein Witz. Wenn dort, das ist ein Witz, in einem Land wie Venezuela, das ist ein Scherz, ja, allerdings. Verglichen mit Nicaragua und Haiti ist es natürlich ein Reichtum. Aber wir wollen ja jetzt nicht so kleinlich sein. Wenn dort, Im Vergleich zu dem, was Venezuela bisher war, ist es gar kein Witz. Und sagen, wir wollen aber gar nicht mehr zu diesem scheiß Mindestlohn an euren Ländern mit dem Chevrolet zusammenbauen. Da gibt es Ärger. Ja. Das ist gedeckt von dieser Regierung dann. Ja. Ärger in dem Sinne, dass der Unternehmer sich durchsetzt. Die Leute werden rausgeschmissen. Wer da streikt, ohne sozusagen gedeckt zu sein von oben, der fliegt raus. Insofern wird dieses Programm umgesetzt. Das muss ich schon dazu sagen. Dazu gehören dann vielleicht mal ein paar Details, ein paar Zahlen, ein paar Kenntnisse. Da kann man nicht einfach nur die Süddeutsche Zeitung lesen. Nein, ein paar Zahlen, ein paar Kenntnisse. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt, was du erzählst. Ich habe jetzt eine Antwort darauf gegeben, dass man das Programm von Chavez nicht nur daran kritisieren kann, dass es da nicht durchsetzt. Ich weiß nicht, warum das eine Kritik ist, was du sagst. Das ist eine Kritik, indem ich sage, das, was da passiert, hat mit diesem Programm, das du so rosig die ganze Zeit ausmalst, an vielen Stellen überhaupt nichts zu tun. Und dafür ist Doch. Es sinnvoll, sich ein paar Zahlen mehr zu Doch, nehmen. Das hat mit dem Programm was zu tun. Der Chavez hat nämlich nicht das Programm, jeder macht, was er will. Der Chavez hat das Programm, dass das, was es dort gibt, auch Unternehmen wie Toyota, auch kleinere Unternehmen, von ihm in Dienst genommen werden für einen nationalen Aufbau. Und da hat er sich oft genug gegen Leute, die durchaus für ihn waren, es sind ja inzwischen welche abgesprungen, Spontis, ein paar sonstige Linksradikale, die es da unten gibt, sind ja inzwischen wieder abgesprungen, denen sagt er, solche Spontanaktionen sind nicht identisch mit seinem Programm. Solange Toyota mitspielt, die Mindestlöhne zahlt, ordentlich Steuern bezahlt an Venezuela, was es übrigens auch erst seit Chavez tut, dann darf Toyota weiter produzieren. Er macht sogar Toyota Auflagen, die müssen zum Beispiel in der Umgebung von Toyota Divisiones bezahlen. Die müssen Kooperativen zum Teil mit Werkzeugen und so weiter ausstatten. Da nimmt er die richtig in die Pflicht und sagt, wenn er das macht, geht's weiter. Und dann sagt er also irgendwelchen, die sagen, na, jetzt haben wir den Chavez, jetzt können wir mal auf den Putz hauen. Da sagt er, nein, das ist gerade nicht Bestandteil meines Programms. Und warum, was ist das jetzt für eine Kritik vom Programm? Gar keine. Das ist bloß der Punkt, dass man ausgerechnet bei Venezuela sagt, nur die Staatsgewalt hat er fein nicht aufgeben. Es ist lustig, das kommt nirgends auf der Welt als Kritik. Aber wenn einer so ein Programm hat, dann kriegt er die Kritik, dass er die Staatsgewalt nicht fahren lässt. Das finde ich lustig. Das finde ich auch nicht der Meinung, dass man ihm vorwerfen kann, er würde eine heuchlerische Politik machen und seinem Programm nicht treu sein, ein unehrliches Programm haben. Dann sagen Sie es frei aus, aber ansonsten trifft das wirklich nicht den Grund. Also ich hab das eben gerade, ich glaube, du hast, also der vorige Redner hat diese Erklärung von Chavez Programm ein bisschen missverstanden. Du hast gesagt, das sind nicht die rosigen Zeiten, die er verspricht. Und da habe ich den Vortrag eigentlich anders verstanden. Dass Chavez will das Elend, also bekämpft das Elend in seinem Land und schafft Überlebensstrategien für sein Volk. Da ist Mindestlohn ein Mittel. Aber er hat nicht rosige Zeiten versprochen. Sondern er will schon Venezuela als Staat stark machen. Und dafür braucht er auch eine Automobilindustrie. Also da kann man sich jetzt zustellen, wie man will. Ich will das überhaupt nicht treu. Ich finde scheiße. also, doch produzieren. Ich würde schon Differenzen sehen, da differenzieren wollen, dass das rosige Zeichen versprechen und sein Volk irgendwie bilden und irgendwie überleben sichern schon was Verschiedenes ist. Also, ich wollte nicht sagen, wie soll der arosische Zeiten machen in so einem Land? Der sagt nationaler Aufbau. Er sagt der Verpflichtung von jedem, der in Venezuela zugange ist, auch Unternehmen, auf dieses Programm. Wenn sie sich dort darauf verpflichten lassen, dürfen sie ihr Geschäft machen. Es ist ein Widerspruch. Die Auflagen, die ihr macht, sind immer ein Widerspruch zum Geschäft. Aber er sagt, wenn das geht, wenn ihr Mindestlöhne zahlt, wenn ihr für mein Programm was tut, dürft ihr weitermachen. Und das lasse ich mir auch von anderen Ideen erstmal so nicht kaputt machen. Da gibt es die nächste Auseinandersetzung. Das wäre der nächste Punkt. Der Chavez mit seinen Ideen hat hinter sich alles Mögliche versammelt. Von enttäuschten Sozialdemokraten, enttäuschten Nationalisten, Spontis, Kommunisten, Linken. Da gibt es kein einheitliches Programm. Es gibt noch nicht immer in dem Sinn eine Bewegung. Sondern die arbeiten zusammen. Eigentlich in Bezug auf die Figur Chavez, der sagt, er macht aus den Initiativen was. Er bremst ja dann immer wieder aus, wo er sagt, das ist kein Vorteil für Venezuela. Ja, macht er. Darüber gibt es innerhalb von seinem Kreis, der sich um ihn schaut, ständige Auseinandersetzungen, bis hin, dass welche abspringen. Mit merkwürdigen Argumenten. Zum Beispiel, die Streiks angefangen haben in der Autoindustrie, die sagen jetzt, das war schon immer ein Arbeiterfeind, der hat ja schließlich eine Gewerkschaft bei der Ölindustrie zerschlagen. Da habe ich vorher schon was dazu gesagt. Nein, diese Idealismen sind dem Chavez seine Sache nicht. Sondern er sagt, er will das, die Staatsgewalt, die er hat, soweit es geht, dazu benutzen, ein alternatives Programm durchzusetzen, zum sich unterordnen unter den Weltmarkt, wie er jetzt geht und steht. Das ist sein Programm. Die Auseinandersetzung mit allem, die sich bisher dazu bekannt haben mit ihm, die ist auch ständig am Laufen. Und dort raus eine Bewegung zu organisieren, ist er immer noch dabei. Es ist immer noch nicht fertig. Das, was ich vorhin gesagt habe, die Massen agitieren, die müssen dafür was tun, damit aus dem Land was anders wird. Damit eine einheitliche, neue Ordnungsstruktur da wird. Dieses Bestandteil seiner Auseinandersetzung mit lauter divergierenden Interessen und Theorien, die auf den mal gesetzt haben, das ist immer noch zu Gang. Ja, und da setzt er da, wo es geht, die Staatsgewalt ein, verbietet mal ein und so weiter. Hat es ja nicht mehr ausgeschlossen, dass da mal der eine oder andere ins Gefängnis wandert. Gilt nirgendwo als Verbrechen, außer in Venezuela. Jetzt hast du gerade Folgendes gesagt. Der Chavez stellt sich hin und sagt, ich habe gute Ideen, ich weiß aber, die Ideen werden nur verwirklicht, wenn das Volk wirklich was tut. Dann tut das Volk was und tut aber manchmal auch was Falsches sozusagen, gemessen an den Ideen. Und dann geht er hin und sagt, ja, das sind jetzt aber leider Ideen, die mit meinem Programm nicht korrespondieren. Punkt. Ist doch jetzt Käse. Also entweder du sagst... Nein, das ist nicht das Volk. Es gibt eine offene Auseinandersetzung da, da gibt es unterschiedliche Interessen, die reden da auch von materiellen Interessen und nicht nur davon, dass Sonntagsreden gehalten werden. Entweder sagst du das, oder du sagst klar, in dem Fall ist mir die Staatsgewalt ziemlich nah. Und ich habe das Problem ja gar nicht, was du da gerade aufgemacht hast, dass ich in Deutschland irgendwie das okay finde, wenn die Staatsgewalt sich da einmischt oder so. Weißt du, hier die Jospitz Café hat vor einer Woche der Bürgermeister gesessen und mit den Bullen den Einsatz abgesprochen gegen die Demonstration. So läuft es halt hier. Kein Problem. Müssen wir auch was dagegen tun. Aber ich verstehe gar nicht, warum du das so hoch hältst. Ja, die Abstraktion ist falsch, wo du sagst, das Volk bewegt sich. Das hast du gesagt, ich nicht. Das will er. Dass welche bei Toyota aus ihren Interessen den Streik anzetteln, ist was anderes, wie das Volk bewegt sich. Der will das Volk in ihrer anderen Funktion als ihre Partikularinteressen. Was der hat, er nennt es Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Was er vor sich hat, ist ein einziges Notprogramm. Der ist überhaupt erst dabei, aus Venezuela ein Volk zu machen. Was soll denn das sein, das Volk in Venezuela? Das ist doch jetzt. Das macht er gerade. Das Volk in Venezuela macht er gerade. Nein, das macht er gerade. Ich will ganz nüchtern eine Bestandsaufnahme machen. Der sagt, was der Weltmarkt aus Venezuela gemacht hat, ist ein Land, in dem die Reichtumsquellen durch eine Oligarchie ausgebeutet werden und die Leute, die da rumgraben, bloß im Weg stehen. Ich will was anderes draus machen. Nämlich einen Staat, der sich positiv auf sein Land und seine Leute bezieht, die dann am Mittel für die Nation sind, mit denen die Nation sie bedienen kann. Insofern durchaus ein gewisses sozialistisches Programm, wo die Staatsgewalt das Mittel der Überwindung einer Not ist. Das ist jetzt kein Lob, das ist eine Feststellung. Kaum was anderes kann er gar nicht machen. Der herrscht nicht über ein Land, wo eine Produktivität existiert, dass du sagen kannst, hallo Jungs, Dienstag bis Donnerstag werden jeweils 3 Stunden geschafft und ansonsten organisieren wir unser Freizeitparadies. Du hast ja richtig gesagt, der Mann ist auch in einem riesen Dilemma. Jetzt kommen wir auf den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, den wollte ich zum Abschluss machen. Das ganze Programm ist deshalb sauwackelig aus dem Grund, den du gesagt hast. Finanzieren kann der seinen ganzen Krempel. Darüber, dass er sich das zum Mittel macht, dem er sich gerade entziehen will, nämlich den Weltmarkt mit seinem Ölpreis. Das, was er ständig kritisiert, ist die Voraussetzung dafür, das überhaupt durchziehen zu können. Die Öleinnahmen, die er hat aus dem Weltmarkt. Mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf, ich sage, das ist sein Dilemma. Das setzt ihm glatt Schranken von außen, die die Amis schon angedroht haben, andere auch. Dein ganzes Programm hängt davon ab, dass Venezuela zu den Preisen, die es jetzt gibt, sein Erdöl auf dem Weltmarkt verscherbelt und darüber dicke Einnahmen hat. Ein Embargo würde da gewaltig was kippen. Ist der Chavez am nächsten Punkt? Das zu verhindern, versucht er außenpolitisch Verbindungen zu schmieden. Das war vorhin ein Hinweis mit karibischen Inseln. Das macht aber nicht nur mit denen, das versucht er mit ganz Lateinamerika. Abkommen mit Argentinien, mit Brasilien. Immer mit seinem Öl und mit Geld winken. Über das Venezuela jetzt verfügt, nach den Änderungen, die er eingeführt hat. Der geht hin und zahlt einen Teil argentinischer Schulden, dass die ein Stück mehr Freiheiten kriegen. Der bietet Brasilien eine andere Ölversorgung, der bietet Lateinamerika eine gemeinsame Gasversorgung an und so weiter. Schon wieder lauter Sachen, wo er mit dem Öl, über das er verfügt, dann versucht er Außenpolitik zu machen. Und zwar mit Figuren, die sein Programm gar nicht teilen. Argentinien will über die Hilfe Venezuelas nicht so ein ähnliches Programm wie Chavez auflegen. Das will sich aufrappeln, im Weltmarkt eine andere Nummer zu sein, als es jetzt ist. Als veritabler Teilnehmer eines Weltmarkts. Als nicht nur Ausgenutzter, sondern ein Stück weit ein nationaler Nutzer des Weltmarktes. Nichts mit dem Volk dienen. Da ist das Volk ist das ganz normale Mittel einer Teilnahme am Weltmarkt, wie überall in den Weltmarktländern. Da ist Armut die Voraussetzung dafür und nicht zu überwindende Not. In Brasilien ganz genauso. Einsteigen tun die auf den Chavez, wenn er mit Öl und Dollars winkt, schon. Aber Vertreter seines Programms werden sie damit allemal nicht. Das weiß der gute Mann auch. Aber er versucht damit außenpolitisch Bündnisse zu schmieden, um die Feindschaft, die er von den USA oder von Europa aus serviert kriegt, mit der Gefährdung seines Programms, nämlich des Ölhahns, damit ein wenig zu konterkarieren. Jetzt merkt man, in welcher Scheißlage der ist. Der muss nämlich genau das, wo sein Mittel ist, ein bisschen Notprogramm im Innern zu machen, gleichzeitig verwenden, um außenpolitische Bündnispartner zu lassen. Schmälert schon wieder das, was er mit Öleinnahmen inlands machen kann. Es ist also ein Notprogramm, was ein Sauwackeliges ist, weil die Anfeindungen gerade von außen die Basis seines ganzen Notprogramms gefährden, nämlich die Öleinnahmen. Also, mal um das festzuhalten, es ist ein Notprogramm. Er will, ich habe es so formuliert, in Venezuela Erfolg herstellen. Erfolg herstellen heißt, er will sich auf die Leute beziehen als funktionale Basis eines Staates und nicht als unbedeutender, im Weg stehender, unbequemer, leider Gottes existierender Bestandteil eines Territoriums, wo die Reichtumsquellen ganz andere sind. Das hat nichts mit zu tun, mit wegen Freiheit aller Kommunismus zu machen. Nein, das erst einmal bloß. Aber aus in der Lage, in der Venezuela ist, ist das für die meisten Leute dort einiges wert. Allein das schon setzt ihn in eine Liste mit den Terrorstaaten der Welt. Allein die Leute verkommen zu lassen, das als praktischen Standpunkt, als durchsetzenden Standpunkt, gilt Ihnen von der Marktwirtschaft aus, von den Machern des Weltmarkts, als ein einziges Verbrechen. Und damit hat er mal zu tun. Eine kurze Frage konkret zu seiner Außenpolitik. Zumal in der Presse öfter vorgeworfen wird, die Grenze zwischen Kolumbien, dass er da Verbrechen unterstützt. Und wenn man berücksichtigt, dass er sich bolivarische Revolution nennt, kann das sein, dass er irgendwie an das alte Kolumbien wieder haben will? Irgendwie. Kennen Sie sich mit seiner Außenpolitik in dieser Hinsicht aus? Na, Kolumbien ist der Spezialfall. Kolumbien ist der Verbündete der USA in Südamerika. Ja, schon. Ist es Chavez' Ziel, eine Wiedervereinigung oder so, die alte Kolumbien? Erst einmal ist Kolumbien der Ausgangspunkt, alles zu untergraben, was der Chavez in Angriff nimmt. Natürlich ist es sein Ziel, wenn er da was tun kann dafür, in Kolumbien dafür zu sorgen, dass die dort regierende Clique abgesägt wird. Da hätte er Ruhe. Weil Kolumbien ist der Sabotageausgangspunkt der USA. Und die Regierung in Kolumbien ist da eifrig dabei. Die sind der Hauptverbündeten der Amis in der Region. Inklusive amerikanischer Streitkräfte, die dort stationiert sind und so weiter. Dort gehen Sabotagetrupps aus und natürlich hat er das Ziel, dass er in Kolumbien das hinkriegt, dass da plötzlich genug blären Bolivar und ihre Figuren wegputzen. Da wäre an der Ecke ein wenig Ruhe, na klar. Aber an der Grenze zu Kolumbien kulminiert die Feindschaft mit den USA. Er wird ja auch als Nationalist. Nationalpopulist oder so, sagt man in der Presse. Ja, und? Ja, ist es vielleicht deswegen, weil er Kolumbien und Panama wieder vereinigen will? Oder der will erst mal Venezuela machen. Ja, schon, aber es war nur eine konkrete Frage. Ob Sie wissen, ob irgendwie programmatisch sowas als Ziel gesetzt ist. Pass auf, jetzt sag einfach mal zu Nationalist. Patriot. Keine saure Kritik dran. Ja, er ist insofern ein Nationalist. Das ist die andere Ausdrucksweise, wo ich gesagt habe, er will ein venezolanisches Volk erst herstellen. Er will eine Nation machen, die aus sich heraus lebensfähig ist. Da ist Nation erst einmal sein Ausgangspunkt. Ich sage bloß immer, und das heißt bei dem Ausgangspunkt, wo Venezuela stand, für die Leute nicht das Schlechteste. Jetzt bist du beim Populisten. Der Populist sagt, er will was für die Leute tun. Ich habe ja auch nichts dagegen. Das ist schon, das sind der Kampf. Nein, ich will das Wort Populist schnell klären. Das kriegt hierzulande jeder als Vorwurf, der nicht sagt, Armut ist ein Sachzwang. Jeder, der sagt, in der Marktwirtschaft wäre einiges faul und der Staat könnte ja mal ein wenig sich um die Verlierer kümmern, kriegt den Vorwurf Populist. Das ist nämlich einer, der die Leute damit verführen will, dass er sagt, er tut was für sie. Und da sind wir uns doch alle einig, hast dann die Auskunft. Das ist das Letzte, was ein Staat zu tun hat. Darum ist Populisten Vorwurf. Und die Leute ziehen sich das auch noch an. Die sagen, ein Politiker, der zu mir sagt, er tut was für mich, den kann man gar nicht wählen. Das ist ein Populist. Der hat vor, mich zu verarschen. Ob der jetzt rechts oder links ist, merkst du, ist doch scheißegal. Der Haider hieß Populist, die Linkspartei heißt populistisch, das ist wurscht. Immer wenn einer ein anderes Argument hat, als ich exekutiere rücksichtslos die Sachzwänge gegen meine Untertanen, ist ein Populist. Ich habe eine Frage zur Außenpolitik. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich in der Presse mal gesehen habe, oder gelesen habe, dass Chavez sich mit Ahmadinejad getroffen hat. Ja, klar. Was hat denn das für einen Hintergrund? Also warum sucht er jetzt den Kontakt? Macht er auch ganz simpel, da hat er auch keine Theorie dazu. Der Hauptfeind, den er hat, was sein Programm untergraben will, ist die Feindschaft der Amis. Die sagen, das ist die größte Gefahr in meiner Hemisphäre. Neben dem Castro, aber der ist keine Gefahr, weil er auf seiner Insel ziemlich isoliert ist. Chavez dreht es um und sagt, dann ist der Feind meines Feindes mein Freund. So simpel. Bitte? Diese Logik befürworten Sie, oder? Aber wie kann man sich in Lateinamerika der Geschichte nach sind das doch die Amis, die haben den Putsch gegen ihn initiiert 2002, die haben ihn im Gefängnis gestellt. Wie kann man denn von ihm erwarten, nicht die Amis als Feinde zu machen. Nee, ich sag bloß auch, wenn hier schon der Satz hier kommt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, das ist ja genau die Logik, die wir zum Beispiel auch bei Amerikanern kritisieren, im Umgang mit Saddam Hussein oder so, wenn man das geschichtlich betrachtet und so weiter. Und dann, also ich meine, Sie können das ja nicht einfach völlig kritiklos als Satz hier hinstellen. Nein, aber die Logik ist ganz anders. Außenpolitisch geht es in den Fragen gar nicht drum. Das ist klar. Der wird natürlich nie drauf kommen, dass der Perser sein Freund ist. Aber der sagt, an der Ecke kann man außenpolitische Beziehungen knüpfen, die eventuell nützlich sind. Und wenn man genug zusammenkriegt, dann ist das vielleicht eine Bremse, dass die Amis einfach niedermachen. Der muss sich nicht darum kümmern, was im Iran los ist. Von dem muslimischen Quatsch und so und so hält er garantiert nichts. Ja, aber genau, das haben die Amis ja auch gedacht, wo sie Osama Bin Laden unterstützt haben. Sie müssen sich ja nicht darum kümmern, was da läuft. Den unterstützen wir einfach mal und die Taliban, dann haben wir da diese Ruhe. Und das kam ja mit einem Riesenecho zurück. Also von daher ist das langfristig gesehen ja auch ein ziemlich blöder Schritt. Ach, was soll denn da groß zurückkommen? Man's plötzlich rennen sie in Venezuela mit dem Chateau rum. Nein, aber ich meine, Osama Bin Laden hat man auch so eingestuft als den Taliban-Führer, der halt ein Land beherrschen will und regional verwurzelt ist und ruckzuck hat er 2001. Ja, aber das ist ein bisschen Geschichtsgliederung. Als die Russen in Afghanistan ihren Krieg führen, waren die Taliban denen ganz recht. Und da war es scheißegal, was die im Land gemacht haben. Übrigens, den linken Kritikern gerade so. Es ist doch gar nicht wahr, dass die Taliban bei den Amis in Ungnade fallen, weil sie die Frauen schlecht behandeln und ständig auf dem Gebetsteppich knien. Ist doch gestunken und gelogen. Dass bei den Taliban dann ein muslimischer Kämpfer gegen die USA einen Unterschlupf findet, das ist es, was ihnen stinkt. Der Rest ist ihnen doch scheißegal. Ich kann mich noch gut erinnern, 1988 hat es sogar von linken Kongressen gegeben, was die Russen für Verbrecher in Afghanistan sind. Die reißen den Frauen den Schleier vom Gesicht. Die Erniedrigung bis dort hinaus und die Zerstörung der kulturellen Identität. Hauptverbrechen der Russen in Afghanistan. 10 Jahre später war es genau umgekehrt. Die hängen die Frauen zu und erniedrigen sie damit. Da merkst du, das ist alles Kokolores. Die Taliban, was die machen in dem Land, wie die mit den Frauen umgehen, was sie aus dem Land machen, ist den Amis so scheißegal. Aber dass sie über den Zufall des Bin Laden ein Ausgangspunkt sind, eine amerikanische Weltordnung gewaltmäßig ein wenig in Frage zu stellen. Dann sind sie unten durch, dann dreht sich alles auf den Kopf. Nee, da stimme ich auch total überein. Also das sehe ich ganz genauso. Also einfach nur der Fakt, dass man sich, also der Feind meines Feindes ist mein Freund, also den Spruch, den du vorhin auch angebracht hast, dass man damit halt aufpassen muss. Also weil ich meine, der Feind meines Feindes ist nicht unbedingt mein Freund, der kann genauso gut auch mein Feind sein. Aber man hat gemeinsame Interessen und in der Außenpolitik, wenn man sich mit einem Staat trifft oder so, dann ist das ja nicht der Freund. Das hier ist ja nur ein Sprichwort, das nicht wörtlich auf die Politik übertragen ist. Ja, also nur deswegen habe ich mir das Beispiel mit Osama Bin Laden gebracht, weil der war damals auch politisch. Ja, aber das ist kein Staat. Man kann ja nicht die Taliban haben übernommen. Was meinst du? Die Taliban wurden ja von den USA unterstützt und haben die Macht in Afghanistan übernommen. Also so gesehen war es dann doch eine Führungslinie in dem Staat. Ja, du hast gesehen, also mit den Taliban haben die Amerikaner, obwohl sie nicht die gleichen Interessen hatten, sich verabredet, weil die gleiche Interessen mit ihnen hatten und solange sie hatten, sich mit ihnen getroffen. Und so ist es mit Chavez und dem Iran, würde ich sagen. Oder irgendeinem anderen Staat, Nordkorea, da lebt der Chavez auch in den Lüften. Ach, außenpolitisch geht es noch ein Stück tiefer. Noch nicht mal gemeinsame Interessen brauchst. Benutzbar langt da. Also, da außenpolitisch sind die Verhältnisse sehr zynisch. Da sagt der Schah, dass der Chavez benutzbar ist. Und der Chavez sagt, dass der Schah benutzbar ist. Und zwar an einem ganz bestimmten Punkt. Nämlich was aufbauen gegen das Oligopole Weltordnungsstrebende Amis an jedem Ende der Welt. Da ist die Benutzbarkeit der ganze Punkt. Insofern ist natürlich der Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund, bilde ich auf einer moralischen Ebene ab, die in der Außenpolitik sowieso keine Rolle spielt. Ich wollte jetzt nur auf einen Punkt hinweisen, sonst in der Diskussion schon ein wenig angedeutet. Freunde und Feinde. Die Feinde vom Schabbes, die kennen überhaupt kein anderes Argument als das, wo ich am Anfang gesagt habe, da sagt der Schabbes einfach, sagt zwar, da lache ich ja laut. Das sind Interessen. Die Feinde sind lauter Leute, die auf dem Standpunkt stehen, der gehört sich deswegen nicht. Weil er so, wie die Welt eingerichtet ist vom Kapitalismus, die Weltwirtschaftsordnung, die hauptsächlich der USA, aber unter tätigem Mittun Europas auf der Welt eingerichtet haben, die Rolle, die dort mit jedem Land zugewiesen wird, die Rolle, die sich dann auswirkt auf das, wie die Leute dann vorkommen auf der Welt, die das für in Ordnung finden, für nicht anders machbar, kannst du auch sagen. Jeder von denen sagt, na, kritisieren darf man es schon. Und an Weihnachten darf man für Afrika sammeln, das bloß so raucht. Aber dass die Weltordnung anders geht, das kann nicht sein. Wenn irgendein Land was will, dann als Einordnen in die Weltordnung, bis hin zu den Vorschlägen, wo man genau zuhört, ans Messer in der Tasche aufgeht. In Afrika hungern die Leute, weil sie ihre Lebensmittel nicht verkaufen können. Nicht, weil sie keine zum Essen haben, sondern weil sie keine verkaufen können. Da ist richtig aufgemacht, was anders als Teilnahme am Weltmarkt und dann funktionales Verhungern einrichten, geht nicht auf der Welt. Das wäre gegen die Marktwirtschaft und das ist per se dumm und töricht. Setzt sich Politiker ins Fernsehen und sagt, Kommunismuskritik, dumm und töricht. Kapitalismuskritik. Kommunismus, Wahn. Aus der Ecke kommen seine Feinde. Der Mensch hat Freunde im Land. Habe ich jetzt dazu gesagt, den will ich nicht im Einzelnen eingehen. Es sind lauter unterschiedliche Vorstellungen. Von Spontaneismus, Anarchismus, gerade in der Gewerkschaftsbewegung hat es da so ein Zweig gegeben. Da sagt er, da muss man aufpassen. Das sind Freunde, die das Programm der Herstellung eines venezolanischen Volkes, einer funktionalen Bezugs auf eine nicht verhungerte Mannschaft stören, muss man auch, sie streiten mit denen, manchmal die Staatsgewalt benutzen. Das ist nicht der Punkt. Die Freunde außerhalb, mit denen habe ich auch ein Problem, vor allem die hierzulande. Es ist was anderes, sich mal klar zu machen, was da los ist, wie so ein Programm aussieht, was das heißt. Wer da Verlierer ist, wer da Gewinner ist, festzustellen, dass es wenigstens, ich sage es einfach mal so, wenigstens im Unterschied zu anderen Regionen, wo das Wegräumen und Krepieren vom Volk gemacht wird, keinen juckt, dort ein Programm ist, was das unterbinden soll. Ein Notprogramm auf Basis eines totalen Elends. Wackelig, dass es die Sau graust, weil außenpolitisch angreifbar, von der Verfügung über Ölgeld abhängig, kaum in der Lage, national eine Produktivität herzustellen, dass sich das Land von sich aus behaupten kann. Selbst dazu bräuchte es wieder Öldollars. Wenigstens das zu sagen und nicht hinzugehen, ein Himmelstreif am Horizont. Ein Vorbild der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, wie er es gern selber sagt. Wenn ein Linker hierzulande sagt, das ist unsere Hoffnung, dann tickt er nicht sauber, will ich mal so sagen. Dann behauptet er glatt, die armen Figuren da unten mit den bescheidenen Mitteln, mit den Dilemmata, in denen sie stecken, wo ich darauf hingewiesen habe, die sollen die Welt verändern. Das sage ich gleich, nie im Leben. Da kann man zugucken und kann hoffen, dass das bescheidene Notprogramm vielleicht noch eine Zeit lang geht. Aber ein Weltmarkt knacken, das geht nicht dort unten. Wenn also einer ernsthaft meint, es wäre wenigstens etwas, wenn er nicht das Gelbe vom Ei, es wäre ein wenig unterstützenswert, dann soll er aufhören im Jubeln darüber, zur Kenntnis nehmen, wie bescheiden und wie widersprüchlich das Programm ist. Und zu sagen, wenn es wirklich darum geht, dass auf der Welt die Leute nicht dem Reichtum immer bloß im Weg stehen und die Leidtragenden drunter sind, dann muss er die Quellen dieser Weltordnung bekämpfen. Und die sind nicht in Lateinamerika. Die sind immer noch in Europa und in den USA. Und hier den Kapitalismus bekämpfen, hier die Leute auf eine andere Idee bringen, hier die Leute draufzubringen, von wegen Sachzwängen. Hier die Leute draufzubringen, wenn die sagen, Mindestlohn schafft Arbeitsplätze ab, müsst ihr sagen, weg damit, und nächstes Jahr können wir keinen Hungerlohn brauchen. Gegen die Zustände hier agitieren und das zu knacken, das wäre der einzige Schluss drauf. Und statt zu sagen, na, wenigstens ist jetzt da unten was los, es gibt doch ein richtiges Leben im Falschen. Das finde ich dämlich. Dagegen wollte ich Irving agitieren. Sagt dir der Name Hermann Scherer? Ja. Ja. Was ist so deine persönliche Meinung von dem, was ich gibt? Weil ich war vor 3 Tagen auf einem Vortrag und dieses Wort populistisch ging mir durchaus irgendwie im Kopf und trotzdem mag ich ihn irgendwie. Das wollte ich mal fragen. Weil der ist so ein bisschen eine Figur, der wirklich Hoffnung macht im Moment. Wer jetzt? Dieser Hermann Scherer für so. Deutschland und vielleicht als rückwirkende Hoffnung, worauf denn? Ja, mit seiner Vision einer unabhängigen Energiewirtschaft in Deutschland, einer dezentralisierten Energiewirtschaft, Leuten genau das Geld zu entziehen, die jetzt im Moment jede Menge Macht damit haben. Ausgerechnet an der Energiewirtschaft. Das ist kindisch, was ich da jetzt rumgegeben habe. Mir hat es gefallen, deswegen frage ich dann. Ja. Das ist, was der macht, ist an dem, wo die Politik selber aufmacht, dass sie hier ein Programm hat. Energieversorgung ist für den Kapitalismus ein wesentlicher Punkt. Das umzusetzen, da könnte man so schön Ideale dran bebildern. Der wahre Witz, warum so ist, kommt bei dem gar nicht vor. Was dort zu knacken ist, in puncto Eigentum, Kapitalakkumulation, kommt bei dem auch nicht vor. Mai wäre die Welt schön, wenn wir hier autonome Energiepolitik hätten. Und dann? Was wären dann? Es wäre zumindest schon mal irgendwie, es ist zumindest die Möglichkeit, natürlich nicht der Ärmsten, sondern natürlich auch der, die jetzt im Moment irgendwie in der Mittelschicht existieren, irgendwie zu einer verteilteren Machtform in Deutschland zu kommen. Da verteilt sich doch gar nichts. Das wäre die Möglichkeit der deutschen Politik, mit der Welt ganz anders umzuspringen, als es jetzt kann. Das ist der Traum von Angela Merkel. Wir sind Vorreiter der Reformen in der Klimapolitik und können darum der ganzen Welt ein wenig mehr unseren Interesse aufdrücken. Das wäre der ganze Witz. Und das macht er als Idealismus. Und das sowas haben die viele nicht. Andere Dinge gehören, die sage ich mal, unsere täglichen Kaufentscheidungen, ausgerechnet bei Kaufentscheidungen. Ja. Ja, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Nein. Deine Kaufentscheidung musst du immer noch von deinem Geldbeutel treffen. Zwischenfrage. Bist du bei Schönau? Bist du beim alternativen Anbieter? Ja, bei Greenpeace Energy. Bei Greenpeace Energy. Super. Ja, klar, es geht mir irgendwie schon ein bisschen um Ideen. Es geht so um, ich will hier nicht rausgehen irgendwie, das ist bei dieser intellektuellen Diskutiererei immer so das Problem, man geht so raus und man macht nichts. Und das geht mir auf den Sack. Also am nächsten Montag kannst du dich ein bisschen mehr schlau machen. Ja, ich will eben nicht nur reden, sondern ich will eben von Leuten wie dir, die so jemanden wirklich versucht haben kennenzulernen, vielleicht deine Ideen hören, was man denn konkret machen kann, was du denn konkret gelernt hast. Was tue ich jetzt so mit meiner Zeit und meiner vielen Energie, die ich so habe? Ach, zu tun kriegst du massenweise Angebote. Vom Drittweltladen bis zu grüne Energie kaufen, zu aufs Label schauen, ob das mit Kinderarbeit auf der Welt hergestellt wird. Du kriegst lauter Angebote, ein guter Mensch zu sein. Und an Weihnachten darfst du noch spenden und beim nächsten Tsunami auch. Das ist auch zynisch. Die Angebote sind haufenweise vorhanden. Das ist auch zynisch. Wir können, das ist doch eine absolute Einmachtsfrage, wir können doch nicht die Welt im Ganzen ändern, die Welt völlig umkrempeln. Wir können doch auch nur in kleinen solche Schritte tun. Und das jetzt alles über einen Kamm zu scheren, auch so wieder zu machen, das finde ich auch zynisch. Das ist alles zu nivellieren. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich bei dem Strommann wieder bin oder bei dem. Das ja. macht einen Unterschied. Ich müssen wir mal drüber diskutieren, das ist ein anderes Thema. Ich finde, das macht keinen Unterschied. Ich finde, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist genau das, was eben, also dieser Rascher unter relativ populistischen Ansätzen irgendwie publiziert, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob Energie in dezentralisierter Form produziert wird, als in zentralisierter Form. Und es ist laut Da ist dezentralisiert und zentralisiert, sind schon wieder für sich Werte. Ja, was war es denn ich? Da müssen wir wirklich mal ingenieurtechnisch überlegen, wie man es am besten macht. Da habe ich viele Ideen, wie man zentral Energie produziert, was saugut wird. Vor der Klimakatastrophe macht man nicht viel Spaß. Dezentralen ist doch genau das, dass man eben nicht von großen Zentren abhängig ist, sondern dass man lokal eine Infrastruktur hat, wo die Leute sich identifizieren können. Genau das, was du sagst. Was beim Chavez jetzt irgendwie, was er versuchen will zu erreichen, ist Heimatverbundenheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Nein, als Deutscher darf man ja Erfolg und solche Sachen nicht sagen, sind ja negativ belegt. Also sage ich mal, irgendwie Verantwortungsgefühle für den Ort, wo man lebt, zu haben. Und das ist eine Entwicklungsrichtung, die das ja nur fördern kann. Also ich würde nicht sagen. Da rennst du auch bei bürgerlichen Politikern offene Türen ein. Was wären deine Vorschläge? Ja. Ich will es kurz zusammenfassen, wir sind bei einer ganz anderen Debatte. Ich will es mal ganz kurz sagen. Solange alle Leute das hier existierende Wirtschaftssystem als Sachzwang nehmen, darum habe ich das Wort öfters gebraucht, wenn die sagen, da muss man sich arrangieren, man braucht einen Arbeitsplatz, koste es, was es wolle, man muss auskommen mit dem, was dieser gigantische Reichtum überhaupt noch zum Leben lässt, solange die Leute die den Standpunkt haben, ändert sich gar nichts. Da kannst du Lokalpatriotismus entwickeln und so Zeug, das geht alles. Aber an dem prinzipiellen Verhältnis änderst du nichts. Und er ändert schon gar nichts dran, ob dein Kraftwerk in der Nachbarschaft steht oder in Essen. Als Revolution. Ja, allerdings. Du musst die Leute von abbringen, das, was ihnen alles aufgemacht wird, ihre scheiß Lebensnotwendigkeiten, die für die meisten Leute auch hierzulande inzwischen eine ziemlich elende Existenz heißen. Sogar von Leuten mit einer besseren Ausbildung ist es inzwischen auf Basis, wenn du den Reichtum dieser Gesellschaft betrachtest, eine Scheißexistenz. Die 2000 Euro in dieser Gesellschaft zu erleben fristen und dort 46 Stunden in der Woche für arbeiten, ist eine Schweinerei. Das als Sachzwang bei den Leuten knacken, das wäre die ganze Aufgabe. Ja, ist ja vollkommen richtig, aber das kriegt man ja nicht ohne Gewalt hin. Und Gewalt wollen wir eigentlich alle nicht. Und ich auch nicht. Ja, wie kommst du jetzt drauf, kriegst du nicht ohne Gewalt? Ja, weil halt Revolution nur in dem Sinne funktioniert. Wenn man 80 Millionen Menschen von ihrem Wohlstandsanspruch runterschrauben will, dann braucht man einfach Gewalt. Das geht einfach nicht anders. Ich will sie doch aufschrauben und nicht runter. Wenn die Leute aber gewohnt sind, ihren Strom zu beziehen, ihre Güter überall bei Alnatura einzukaufen, wo auch immer, dann ist es einfach ein gehobener Anspruch, den die Leute haben. Und wenn man... Na, ist doch gar nicht wahr. Das sind lauter so Lügen. Das ist doch kein gehobener Anspruch, wenn die zu Aldi gehen. Das ist doch kein gehobener Anspruch, wenn die mit ihrer 1.000-Euro-Rente 500 Miete zahlen und von dem Rest gucken, wie sie einmal noch in der Woche in die Suppenküchen gehen. Die kümmern auf lauter gehobene Ansprüche. Die Leute mit ihren Ansprüchen so runtergeschraubt, dass sie mit Sachen zurechtkommen, hätte sich mein Vater gar nicht träumen lassen. Früher gab es gehobene Ansprüche, wo sie gesagt haben, das wird immer besser. Da sind sie hingegangen und haben mit 18 Jahren schon einen Bausparvertrag gemacht. Später mal Häusle, Auto und lauter so ein Scheiß. Die Ansprüche sind alle futsch. Und jetzt sagst du, ich soll jemanden von gehobenen Ansprüchen runterholen. Du musst ihnen klar machen, dass da nichts mit gehobenen Ansprüchen ist, sondern wenn sie sich diesen Sachzwängen anpassen, sind sie die Gelackmeierten, die Verarschten. Der Ausgangspunkt war ja, weil er gesagt hat, Gewalt. Gewalt komme ich nicht drauf. Ich weiß aber, dass sie stattfindet. Das weiß ich sehr praktisch. Und zwar, weil die diese herrschenden Zustände wollen, Politik und Geschäft, ihre Gewalt dafür einsetzen, dass sich nichts ändert. Dafür bin ich ja schon mit Berufsverbot belegt worden, was ja auch keine Gewalt ist. Hätte man ja einen anderen suchen können. Darf ich noch ganz kurz anbieten, für alle, die was ändern wollen, am 13., also jetzt am Sonntag um 13 Uhr in der Villa Silbersee, da kann man seine Vorschläge einbringen und Aktionen starten. Also am Silbersee, an der Abfahrt Nord, ist das, wenn Sie Lust haben, ein bisschen Werbung zu machen. Weil du vorhin gesagt hast, dass es da dort die Möglichkeit gibt, irgendwie, er hat politische Mitbestimmung und ich habe es jetzt leider vergessen, welches Wort es war, aber er hat auf jeden Fall irgendwie direkt demokratische Mittel eingeführt in seinem Land. Was ist mit mehr Demokratie in Deutschland irgendwie? Die kümmern sich im Endeffekt darum und ist das dann auch ein Witz oder haben wir mit sowas keine Chance, wenn die mehr Unterstützung kriegen? Wenn wir die ganzen Fragen, die nicht so direkt zum Thema sind, also nächsten Montag treffen wir uns wirklich oder Schluss behandeln. Die ganzen Fragen zum Thema. Ich dachte, das war die erste. Also das erste Aussprache zum Thema und dann. Aber ein bisschen gehört das ja schon zum Thema, was er anspricht. Ja. Das hat ja schon, was er fordert, der Charles, ein bisschen Wellen geschlagen. Und quasi die kreativen Elemente, die er fordert. Sehen Sie sich allein schon jetzt die singulären Royalen, selbst ich habe jetzt in dieser Richtung getrommelt. Ja. Natürlich würde die Leute dursten schon nach ein bisschen mehr Beteiligung. Schau, wenn wieder dasselbe. Wir sind jetzt in der Debatte, kann ich es nur ganz kurz machen. Wenn die Leute sagen, die Globalisierung nötigt uns auf, dass die Arbeitskosten sinken müssen. Und dann nicken die Leute. Was hilft denn dann deine Demokratie? Damit wird doch gerade Demokratie gemacht. Dass alle möglichen Politiker auf der Matte stehen und sagen, diesen Sachzwang, den setze ich durch. In Frankreich die Wahl, was war denn das Thema? Der Sarkozy gewinnt, was haben die Kommentatoren gesagt? Weil er ist zupackend, schreckt vor nichts zurück und setzt gegen die Widerstände, wie hieß es hierzulande, gegen die Erbhöfe, oder die Besitzstände, die Sachnotwendigkeiten durch. Ja, so funktioniert Demokratie. Dass die Leute den Freibrief ausgestellt kriegen, den Blankoscheck, die Notwendigkeiten gegen die Leute durchzusetzen, die sie entdecken. Wir leisten uns ein zu teures Gesundheitswesen. Wir leisten uns zu hohe Renten, wir leisten uns zu hohe Löhne. Lauter Programmpunkte gegen die Leute. Versehen mit dem Argument, Sachzwang, sonst sind wir auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig, wirst du gewählt. Sagt jemand das nicht, heißt der erstens Populist, wird schon deshalb nicht gewählt, weil die Leute ja für Sachzwänge sind. Zweitens wird er vom Verfassungsschutz beobachtet. Solange du das nicht knackst, ist deine Demokratie kein Mittel für nichts. Lass mal die Leute abstimmen, ob sie für die Todesstrafe sind. Oh je. Hoffentlich nicht. 70% sagen ja. Es sei denn, es kommt einer her und sagt, aber wir sind doch gegen die Amis und die haben eine Todesstrafe. Dann sagen sie vielleicht wieder nein. Diese Einstellung bei den Leuten musste knacken. Da helfen alle anderen institutionellen Sachen gar nichts. Ja, wenn du Demokratie sagst, geht es doch um die Leute, oder? Ja, es ist aber halt, es gibt halt viele Menschen und das ist die Leute, das ist immer so. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. So, ist was anderes, wenn ich sage, die Menschen. Sie haben ja vorhin über Bildung gesprochen in Venezuela und ich glaube, was er meint, ist, dass Sie immer so darüber reden, wenn Sie sagen, das muss geknackt werden. Also eigentlich wäre es doch mehr so, dass man den Leuten da die Mittel, also vor allem geistig an die Hand geben muss, das für sich selbst zu knacken. Also es ist ja immer so, als ob sie das gewaltsam durchsetzen wollen. Und also im Prinzip jeden, der nicht in ihrem Sinne abstimmt oder sein demokratisches Stimmrecht benutzt, tun sie ja so, als ob der das gar nicht wahrnehmen würde. Oder wirkt das irgendwie, das klingt für, also was denn, genauso wie das, also das klang wegen, irgendwie so. Wegen merkwürdigen Vorstellungen, warum mache ich denn sowas wie heute Abend? Das ist, ja klar, ich will jetzt auch gar nicht das alles angreifen. Um lauter Argumente zu liefern, dass die Leute sich was denken können und eine falsche Einstellung knacken können. Ja, aber weil Sie das wirklich immer so verwenden, als so eine passive Masse da irgendwie, die Leute und Leider verstehst du es falsch. Passive Masse oder sonst was. Ich rede dort drüber, wenn er was ändern will, dann sehe ich nur einen Weg. Und das heißt nicht, ich kaufe meinen Strom bei Greenpeace und fresse nur Eier von freilaufenden Hühnern. Der Weg, da muss der Weg sein, den Leuten ihre falsche Sorte Einverständnis madig zu machen. Du musst agitieren. Du musst den Leuten nicht anbieten, du kannst aber in dem Scheiß leben, kannst du lauter gute Sachen tun. Da bestätigst du ihn in dem Punkt, man kann sich einrichten, man kann sich sogar moralisch hier einrichten. Sogar als guter Mensch kann man jeden Scheißtrick mitmachen. Ich rede insofern immer dagegen, und das heißt nichts aufzwingen, oder du musst die falsche Einverständniserklärung der Leute, da wo sie Ja und Abend zu vermeintlichen Sachzwängen, um wieder das Wort zu gebrauchen, loslassen. Da musste sie angreifen, kritisieren. Angreifen meine ich jetzt argumentativ. Und wenn der Argument auch schon Gewalt ist, nur ist alles zu spät. Man kann natürlich sein Gewissen beruhigen mit irgendwie kleinen Handlungen, die man so macht. Ja. Aber man kann natürlich auch den Aspekt sehen, dass wenn ich mich bewusst gegen gewisse Dinge entscheide oder bewusst für andere Dinge entscheide, damit ja auch schon mal wahrnehmen lerne als unmündiger Bürger, dass ich eine Entscheidung habe. Und das ist ja durchaus was Wichtiges. Nichts dagegen. Aber jetzt geht es doch erst los. Jetzt wärst du gefragt, als einer, der sagt, so, jetzt überlegen wir mal genau, was wir damit, wenn wir den Strom von Greenpeace beziehen, was wir jetzt damit geleistet haben, was wir wirklich verändert haben. Wenn du da losgehst, das wäre die Auseinandersetzung mit dem hier oder wie er ist. Ja. Das wäre die Auseinandersetzung, sagen so, was haben wir jetzt geleistet? Löst sich es in die Psychologie auf, in ein Selbstbewusstsein? Da sieht man, man kann auch was entscheiden. Dann ist es kontraproduktiv. Weißt du warum? Weil so tut, als könntest du wirklich was entscheiden, was sich was ändert. Wenn du die Sache genau betrachtest, ist es das aber gar nicht. Der Sache noch lieferst du einen Beitrag, wenn nur alle linksverkehrskaufen beten, immer einen sauberen Strom anstatt einen schmutzigen benutzen würden. Dann wird sich auf der Welt was ändern. Das mal sachlich noch verfolgen, kommst du schnell drauf, es kann nicht ganz die Wahrheit sein. Dagegen aber halten, die Einbildung, wenn man selber aktiv ist, merkt man, man könnte was ändern, stellst du auch auf der Ecke eine Zufriedenheit mit den Zuständen her, die das Gegenteil von was ändern ist. Das ist meine Kritik an der Ecke. Also das mit der Gesundheitsreform müsste eigentlich auch gar nicht mehr diskutiert werden. Das ist ja ein Partikularaspekt, der irgendwie nichts weiter zur Wendung beiträgt. Nein, an der Gesundheitsreform gibt es eine Menge zu diskutieren. Und ja, zwar, weil die schon wieder wie ein Sachzwang verkauft wird. Da gibt es zu klären, was machen die da eigentlich? Warum sieht die so aus, wie sie ist? Warum blättern die Welt, die Gesundheit ist nicht mehr bezahlbar? Warum machen sie die Sort Reformen? Immer noch ist Gesundheit ein Riesengeschäft. Soll auch erhalten bleiben und so weiter. Und was sie machen, ist durchaus der Klassenmedizin in die Wege leiten. Und jeder findet es notwendig. Wir können es uns sonst nicht mehr leisten. Wer ist denn da das Wir? So Sachen finde ich nur zu klären, um auch hier den Leuten klarzumachen, was ihr da schon wieder unterschreibt mit eingesehenen Notwendigkeiten. Seid ihr noch ganz dicht? Ihr seid doch die noch darunter leiden. Der Witz ist, du kommst nie drum rum, die Leute zu kritisieren. Also kommst du nie drum rum, um wieder die Leute zu sagen, dich in einen Gegensatz zu denen zu setzen, weil sie sich Vorstellungen machen, die ihnen selber schaden. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie du aus diesem Idealismus da wieder rauskommst, den du da vorträgst. Du musst den Leuten die richtigen Argumente sagen. Du musst sie kritisieren. Ich gehe hier auf die Straße und rede mit Leuten, die werden dir an ganz vielen Punkten zustimmen. Und dann werden sie sich umdrehen und sagen, können wir aber nichts gegen machen. Und da stehst du dann genauso. Also hast du nicht richtig kritisiert, da ja. Stehst du dann genauso blöd da wie die Leute selber. Ganz zugespitzt, auch wenn 51% der Bevölkerung die Vorträge der MG besuchen, Das ist noch nicht die halbe Miete, das ist richtig. Noch gar nichts. Richtig. Das ist, was ich meine. Ja und? Wofür soll das stehen? Bitte? Ja und? Wofür soll das stehen? Dann dreht sich es halt im Kreis ein bisschen. Also auf, nee. auf die Frage von ihm oder von dem anderen, ja, was macht man denn jetzt, so ein bisschen billig zu sagen, man muss die Leute halt kritisieren und man muss ihnen klar machen, dass sie sich nicht auf den Sachzwang des Weltmarkts oder sonst was stellen sollen. Ja, es kommt. Aber wie fährst du da so mit? Keine Ahnung, wie du schaffst oder so, wie machst du das da so? Wie läuft es da so mit der Argumentation? Hier zum Beispiel. Ja gut, jetzt ist es jetzt hier eine Sondersituation, oder? Ja, aber die Sondersituation geht es doch gar nicht, wenn wir sie nicht herstellen würden. Du hast vielleicht das Glück gehabt, Berufsverbot zu kriegen, musstest dich nicht irgendwo dumm und umschlagen. Aber ich meine. Oh, das habe ich auch gemacht, da habe ich auch agitiert. Also ja, und wie war es da so? Ja, so hartnäckig und hartleibig wie die Leute sind, da hat er auch noch eine ganze Zeit lang hinagitiert. Ja, und? Ja, ich weiß nicht, wofür das stehen soll. Verstehst du, sagst jetzt hier, du hast eine Sondersituation. Die geht's gar nicht, ohne dass es ein paar Leute gibt, die sagen, die Sondersituationen muss man herstellen. Muss man abschaffen. Nein, so eine Sondersituation. Wir sagen, wir müssen sie abschaffen, genau. Nein, nicht, sondern also wir müssen die Situation abschaffen, in der sich die Leute alle bewegen mit ihren Sachzwängen und sonst was. Aber es ist so ein bisschen billig, einfach immer nur zu sagen, man muss den Leuten das richtige Argument nennen und dann kommen sie schon drauf. Richtige Argument nennen ist nicht der Witz. Das Problem besteht ganz woanders. Dass dieser furchtbar gern kann festhalten, sich doch irgendwie geschickt eingerichtet zu haben. Das ist das Hauptproblem. Ja gut, da haben sie aber auch gute Gründe für, leider. Ja, und die guten Gründe, die sie vermeintlich dafür halten, die sind lauter schlechte Gründe. Und die zersägen, das ist der Witz, da muss dann die Leute ran. Die Frage ist gerade, anders kommst du nicht aber weiter. Also Angebote, mach so weiter wie bisher, aber ist bodengelegte Eier. War nicht mein Argument. Nee, irgendwie ist nicht. Aber es geht hier um den Kampf, Argument gegen Argument. Er muss die Leute hier versuchen zu überzeugen, wenn er immer einmal. Ich treffe sehr oft Leute, die einfach von den ganzen Sachzwängen, die wir reden, die zu verteidigen versuchen. Also wie du sagst, die Leute haben ja gute Gründe. Dann einerseits sagst du, Sachzwänge unterschreiben praktisch jeder, also die Kritik an die Sachzwänge unterschreiben sehr viele Leute, vielleicht sogar 51%, die vertreten haben. Du triffst mit wenigen Ausnahmen, triffst du auf Leute, die generell sagen, es sind Sachzwänge, Globalisierung und so weiter. Das ist das eine. Die Studenten. Und die zweite Sache ist die, dass die Leute dann in der Sachzwänge abhängig sind. Von der sie abhängig sind, ein Argument. Sie sind abhängig von der Sache, aber die Abhängigkeit schädigt sie. Um der Arzt, weil sie immer Argumenten wollen, was man machen kann. Das heißt, Design, da lasse ich aber wieder reden. Und das ist der große Fehler. Und das machen leider die meisten Leute. Und der Punkt ist, die einzige Chance ist sozusagen geschlossen. Deshalb in Verhältnissen, die euch aber immer mehr oder weniger große Nachteile bescheren. Hört doch auf, dafür zu sein. Und das ist das Inkonsequente von Leuten. Und wenn sie halt der Einzige zustimmen, aber sich dann rumdrehen auf der Straße, wie du beschrieben hast, und inkonsequent sind, das ist halt ein Fehler. Aber wenn es mit Gewalt hat, das ist zum Beispiel. Ich werde einen Monatslohn Hartz IV, praktisch genauso verhältst, du denkst halt ein bisschen anders. Aber wen juckt's denn? Aber für was ist das Argument? Ach Gott, ihr habt das seltsame Art zu denken. Jetzt will ich mal sagen, einfach mein Ideal von so einer Veranstaltung. Da haben ein paar Leute was kapiert heute Abend. Nehmen ein paar Argumente mit. Was in Venezuela los ist, was davon zu halten ist, ohne groß noch Ideal draus zu machen, so geht es halt zu. Das hat der gute Mann vor. Dünn genug, schwierig genug, wackelig. Hängt alles an dem scheiß Weltmarkt. So, jetzt geht er morgen in den Job, liest einer in der Zeitung einen Artikel über den Chavez. Am 1. Mai hat er die nächsten Verstaatlichungen. Steht garantiert jetzt irgendwann in der Zeitung. Das ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Da sage ich, so guck wieder so ein Verbrecher auf der Welt. Einfach sagen, warum? Wie kommst denn du drauf, dass der ein Verbrecher ist? Was hat er dann dir getan? Wie bist denn du von dem überhaupt betroffen? So Debatten den Leuten aufzumachen. Weil die, wenn sie sowas lesen, sich sofort... Ein bodengezapftes Bier mit vielem Dank angenommen. weil die Leute sich an den Ecken immer gar nicht ihre Gedanken machen. Also gar nicht sagen, was heißt denn das, was da die Zeitung wieder schreibt, wo die da drüber herziehen, für meine Interessen. Genauso, wenn über Russland geschrieben wird. Sondern sie lesen es sofort mit dem Standpunkt ihrer Herrschaft und sind von dem Standpunkt ein sofort mit einverstanden, wie es dargestellt wird. Keiner von denen kommt auf die Idee, wenn sie so einen Putin-Bericht bringen, in Leningrad sind ein paar Demonstranten verhauen worden, zu sagen, ja, das ist ja noch harmlos gegenüber der G8-Vorbereitung hier. Jeder sieht es bloß vom Standpunkt seiner Herrschaft, weil er die als Bedingung seines Zurechtwursteln sieht. Die Leute dort darauf aufmerksam zu machen, na komm, jetzt lass mal das, überleg doch mal nicht wie Frau Merkel, bist du Frau Merkel? Nee, überleg mal, was geht denn dich das an? Was ist denn da aufgemacht? Was ist denn da für eine Mitteilung von deinen Politikern, von deiner Herrschaft, wie du die Welt zu sehen hast und wie kommst du dabei vor? Dann wirst du ziemlich schnell feststellen, dass du deren Material bist, weil du so blöd bist und jeden Scheiß, den die machen, als Sachzwang einziehst. So blöd sagt man dem nicht, da ist der Mensch gleich beleidigt, sondern den Fehler macht, also man kann sich ja vor dem ausdrücken. Ich wollte gerade zwei Sachen einwerfen, die jetzt die mir aufgestoßen sind. Also die eine Sache, also ich finde es prinzipiell, also richtig, würde ich auch gegen Einwände, dass die hier gekommen sind, verteidigen, dass man sagt, also jetzt momentan ist jetzt so wie die Verhältnisse hier sind, die sind Ideologiekritik, also jetzt die Kritik an den Sachzwängen schon mal viel gewonnen. Auch wenn natürlich jetzt nicht mal die Viertelmiete ist, ne, also jetzt für Veränderungen, ne, aber ohne, sagen wir mal, diese Einsicht, also jetzt, sagen wir mal, diese Zwänge ist überhaupt nichts zu gewinnen. Ne. Was natürlich, also jetzt bei eurer, sagen wir mal, Argumentation gehört ist, also diese dahinterliegende Annahme, dass wenn die Leute erstmal die Sachzwänge durchschauen würden, sich der Rest von selber ergebe, ne, ist eine, sagen wir mal, prinzipiell ungedeckte Annahme und also, schon gar, also jetzt sagen wir mal, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Leute sich dann also jetzt für den Kommunismus, also im Marxischen Sinn, entscheiden würden. Also jetzt, also ach, halte ich auch nicht für so schwierig. Ja, das ist Punkt 1. Es gibt, immer wieder also, die Platte, und was ist dann? Wenn wir keine Marktwirtschaft haben, was machen wir dann? Können wir beantworten? Dass deswegen mitmachen würden, weil sie, sagen wir mal, noch nicht den richtigen politischen Alphabetisierungskurs hatten, ne? Aber ansonsten ja auf keinen Fall mit den Verhältnissen einverstanden wären. Ne? Also, das mag in einem Land, wo es tatsächlich 80% Analphabeten ist, also mag es nicht richtig sein, aber dass sie hier mit der geschichtlichen Erfahrung nicht Punkt 2 ist, ne? Ich meine jetzt zum Thema des Vortrags, ne? Dass ja auch da, also jetzt, ich gehe prinzipiell d'accord, also jetzt, Venezuela ist jetzt nicht der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, sondern ein Notprogramm. Ne? Also jetzt, da wird endlich mal im Land die Ölrente, also jetzt, die der Weltmarkt abwirft, sinnvoller ausgegeben als in den ganzen übrigen Oligarchien. Ne? Das auch mit einem irgendwie emanzipatorischen Programm zu verwechseln, ist fatal. Also vor allem, wenn man das also jetzt hier in agitatorischer Absicht vorbringt. Also jetzt, die neuen Sachzwänge lugen ja schon hinter jeder Ecke hervor. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, also jetzt dem Chavez ging es darum, also jetzt aus den Venezolanern ein Volk zu machen, und also jetzt praktisch funktionierende Glieder, also dieser Einheit. Dann lugt ja da auch schon dahinter davor, dass die ganze Armutsbekämpfung ne, ja nicht Zweck ist, sondern auch nur Mittel zum Zweck, um praktisch also jetzt aus der Einwohnerschaft des Landes also jetzt ja, ein funktionales Kollektiv, wozu auch immer zu machen. Ne? Und jetzt die Beantwortung an die Frage, wozu auch immer. Ich meine, dann ist es nicht zuverlässig, zufällig, also jetzt was für Freunde dieses Land hat. Oder sich gemacht hat, ne? Also wie zum Beispiel den Herrn Ahmadinejad. Ist das ein Satz? Das ist ganz zufällig, das liegt nur an Amis. Das ist durchaus zufällig. Zu deinem funktionalen Punkt. Hast du offenbar nicht genau mitgekriegt, oder ich habe es nicht sauber ausgedrückt. Dieser Standpunkt, das Erfolg herstellen, funktional machen, ist was ganz anderes, das war mal vorhin mein Hinweis mit dem Sozialstaat. Hier ist das Programm in den westlichen Demokratien, in den kapitalistischen Ländern. Funktionale Armut und nicht Überwindung von Armut. Da beißt sich ein wenig der Chavez, mit dem, wie die Weltwirtschaft, wie der Kapitalismus geht. Der sagt, Überwindung von Armut ist die Voraussetzung, dass überhaupt die Nation mit ihren Leuten was anfangen kann. Da merkst du schon, das beißt sich per se mit dem Kapitalismus, obwohl er gar nicht eine richtige Sozialismustheorie hat. Aber dass Armut nicht die Basis sein kann von einem nationalen Reichtum, das hält er fest. Und das ist ein Widerspruch zu dem, wie kapitalistisch auf der Welt der Reichtum produziert wird. Das merken auch die Macher der Weltwirtschaft. Darum ist er ein Gegner von denen. Ja, aber jetzt kurz darauf, also ich will mit anderen das auch nicht reden, aber Widerspruch dazu, also jetzt, ich meine, man kann sagen, der Chavez macht intelligenten Gebrauch von der Weltmarktmacht, die also das Land hat, ne? Also die über Öl verfügt und es zurzeit einen guten Preis erzielt. Also jetzt aber die Funktionsmechanismen des Weltmarktes werden also hier nicht nur nicht außer Kraft gesetzt, sondern ja auch geradezu genutzt, um ich doch jetzt doch die Armut zu lindern, ja. Was wie gesagt erstmal d'accord ist. Ne? Ja, drum ist der Weltmarkt nicht in Lateinamerika zu knacken. Das habe ich gesagt als Auftrag an die Linken hierzulande, die sagen, oh, die Morgenröte geht in Lateinamerika jetzt um. Nein, das ist keine Morgenröte. Also wenn jemand bloß so weit ist zu sagen, das wäre ihm sympathisch, dass wenigstens die Armut nicht so weitergetrieben wird. Das wäre ihm sympathisch. Da hat er was, einen anderen Auftrag, als den Chavez zu feiern. Ja gut, aber zum Beispiel stehen weder die Hoffnung noch die Gefahr, je nach dem Standpunkt, dass sich diese bolivianische Revolution auf ganz Lateinamerika ausdehnt. Denn wenn man die Öldollars durch die 10- oder 20-fache Einwohnerschaft teilen müsste, dann bliebe die Armutsbekämpfung nicht mehr viel übrig. Ja, what you said. Ja. Also mein Beitrag ging ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber ich wollte zuerst ansprechen mit dem Arrangieren. Ich finde durchaus, dass Arrangieren sich auch einen Zweck hat, weil wir teilweise wirklich auch in zu viel Luxus leben. Also wir könnten wirklich auf viel, viel, viel verzichten. Dass wir es jetzt durch diese Mittel lernen, durch irgendwelche Sachzwänge, die es so nicht gibt, das ist natürlich nicht gut, aber an sich, dass man sich auch lernen müssen zu arrangieren, dass man lernt, mal mit weniger umzugehen, finde ich nicht schlecht. Ich meine, sonst machen es die Leute auch nicht, leider. Also wie gesagt, wenn... Interessantes Lob von Hartz IV. Ja. Wie gesagt, das ist nicht der Weg. Ich stimme Ihnen in den anderen Sachen auch zu, aber die Leute sind nun mal irgendwie so an ihren Standard angepasst. Ich meine, ich würde eher sagen, schon, ich bin auch in der Luxuswelt aufgewachsen. Mein Vater ist halt noch im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, hat halt da wenig gehabt und kam damit auch zurecht und hat das von uns immer viel mehr als Luxus empfunden. Aber das ist immer. Liegt die Politik doch richtig. Nein. Es ist ja ein wenig merkwürdig, wenn jemand damit ankommt, dass die Übel auf der Welt ausgerechnet von denen verursacht werden, die einen minimalen Abklatsch von der Reichtumsproduktion kriegen. Ist schon eine interessante Weltansicht. Ja, nee, aber wenn man sagt, die Leute sind ein Mittel für eine Reichtumsproduktion, das nur so kracht. Die sind ein Mittel für eine Reichtumsproduktion, die auf der ganzen Welt als ihr Pendant Elend schafft, dass es nur so kracht. Ja, aber das ist ja klar, dass man sagt... Und nicht nur auf der ganzen übrigen Welt, sondern sogar inzwischen hier. Dass hier inzwischen öffentliche Suppenküchen wieder eingerichtet werden müssen und alles. Und jetzt kommt die Diagnose... Und Schuld daran ist, dass wir uns zu viel leisten. Und nicht, dass das Kapital sich zu viel leistet, sondern die Leute, die Deppen vom Kapital sind. Ja, das ist eine interessante Diagnose. Problem von der Verteilung vom Kapital. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man sagt, ja, wir auf unsere Kosten, halt jetzt Afrika das nicht, aber wie gesagt, wenn wir an sich auch ein bisschen sparsamer damit umgehen, das ist genauso wie mit der Energie und allem, man jammert immer nur, ja, das Öl wird alles zu wenig. Wie gesagt, wenn wir schon anfangen, überhaupt da auch sich in dem Sinn ein bisschen zu arrangieren, auch mit weniger klarzukommen und dann noch das andere dazu, aber das ist trotzdem auch ein wichtiger Punkt. Und warum musst du mit weniger klarkommen, das weiß ich überhaupt nicht, wieso? Wie kommst du denn auf die Idee, dass Energie benutzen, Energie erzeugen, eine Welt kaputt macht? Ja, per se, wie kommst du denn auf die sagen, Idee? Ja, weil die Energieressourcen einfach knapp bemessen sind. Ach, mach ich doch laut. In 100 Jahren sind die meisten Ressourcen aus. Ach, kann Quatsch. Man im Institut nachlesen. Ach, Quatsch, vielleicht das ist Öl aus, da ist vielleicht sonst was aus, aber doch nicht Energie. Ja, okay, aber dann die, so wie wir es in den Massen eben benutzen. Ich meine, das hat man auch gemerkt, noch Unsinn. Haben die noch nicht den Standard. Jetzt muss ich doch mal sagen, du redest Unsinn. Jetzt will ich ein Beispiel erzählen, warum. Als ich noch mal einen Job gemacht habe, Physiker, gab es einen Prof, der hat mal genau nachgerechnet. Der hat Projekte gehabt. Energieerzeugung, Wasserkraft, Sonnenkraft. Hat er gesagt, es gibt Möglichkeiten, die Welt mit Energie versorgen, da müssen wir kein Grab Kohle verbrennen, kein Tropfen Erdöl, und zwar in Massen. Wird nicht gemacht, wieso denn eigentlich? Der Mensch ist daran verzweifelt. Der hat an die technische Machbarkeit gedacht und nicht an Kapitalismus. Der ist schier wahnsinnig geworden. Der war so da drin vernarrt, dass er sich alles anhören wollte, wieso das nicht gemacht wird. Wegen außenpolitischer Querelen, wegen Wirtschaft, wegen Energie muss man haben gegen andere. Sonnenkraftwerke in der Sahara, was ganz Europa mit Energie versorgen könnte, geht nicht. Weißt warum? Nicht, weil es technisch nicht geht. Weil wir da nicht den Daumen drauf haben. Dann sind plötzlich Bimbos an unserer Energie, um es mal gemein auszudrücken. So sehen die das, die Politiker. Das ist nicht technisch, geht es nicht. Aber die Menschheit hat sich genau das angewöhnt. Du bist ein Beispiel für Sachzwang. Die sagen, die Energie wird knapp, das Öl wird aus, um Gottes Willen, und das Klima wird auch noch wärmer. Du sagst du gleich, um Gottes Willen, du darfst nicht zu viel verbrauchen. Da fällst du voll auf diese Sachzwang-Scheiße rein. Nein, ich kann auch eine Solarlampe bei Aldi kaufen und die dann im Gang aufstellen. Ich habe da kein Problem, auch alternative Sachen zu benutzen, die auch funktionieren. Ich weiß nicht, ich meine, der Professor wird nicht der Einzige gewesen sein, der sowas rausgefunden hat. Nein, ich weiß nicht, warum das ist bisher nicht, wie gesagt, warum lässt man sich auf Kriege, auf die ganzen Streitereien an, wenn wirklich alles genau möglich ist? Immer weil du zu viel frisst und zu viel Licht anmachst. Ja, das ist jetzt blöd. In der gewissen Weise schon auch. Das halte ich für einen Unsinn. Ich glaube, ich verstehe das Argument nicht. Wenn mit Energie und Öl, das ist ja nicht immer, ich bin überfordert, dass irgendwann das Öl vorbei ist. Aber du musst doch mal quasi konkret feststellen, dass auch Modell sonst einfach überall ganz viele Sachen fehlen. Essen, Nahrungsmittel, Arznei, was auch immer. Aber das liegt ja nicht daran, dass das zu wenig gibt. Du musst dir nur mal Berichte anschauen von der WHO, wo jedes Jahr heißt, dass 100 Brot, es wurde ja mehr Welt produziert, als eigentlich nötig gewesen wäre. Man stellt so fest, dass Leute nicht hungern. Niemand sagt, dass es zu wenig gibt. Der Mangel, der von der VWL bestellt wird, ist nicht da. Wird hergestellt. Der einzige Mangel, den es gibt auf der Welt, ist Geld. Und zwar nicht, dass es zu wenig gibt, sondern dass von dem Geld, was es gibt, zu wenig neues Geld hinzu verdient wird. Profitrate ist der einzige Mangel, die ist immer zu klein. Weder die Energie, noch das Getreide, noch sonst irgendwas, was der Mensch brauchen könnte. Ausgerechnet etwas, was der Mensch sein Lebtag nie fressen kann. Das ist furchtbar knapp, das heißt Profitrate. Wenn es nicht das Öl ist, warum tut dann der Chavez gerade mit seinem Öl jetzt wieder sein Land irgendwie aufbauen? Warum hat er dann das gerade, wenn er sagt, damit muss ich eh nicht klarkommen, ich könnte auch Solar und sonst was bauen? Weil das andere immer noch. Wie der Iran, der auch mit kann sich ja nicht die Augen zumachen und jetzt einfach so sein Land auf Solar umstellen. Was er hat, das muss er, den kann man nicht vorwerfen. Das ist und dann. Entschuldigung, darf ich kurz zwischenwerfen? Ja. Ecuador verkauft gerade nicht genutzte Ölreserven, Barrel für 50 Euro, damit sie das Öl nicht fördern. Das ist ein Naturschutzgebiet und sie haben einen Plan entworfen, das Öl nicht zu fördern und suchen Leute, die dafür Geld bezahlen, dass das Öl nicht gefördert wird. Es gibt Möglichkeiten. Sie bauen gerade ihre Wasserkraft aus, ihre Solarkraft und ihre Windkraft, um nicht Öl zu fördern. Ja, aber das ist immer so. Ja, aber jetzt muss man immer auseinanderhalten. Die technische Möglichkeit ist auch eine Sache. Kapitalistisch wird aber nicht mit technischen Möglichkeiten gerechnet, sondern mit Vorschuss und Profit. Also was kostet es? Wenn die Investitionen in die entsprechenden Sachen so teuer sind, dass ein Privatunternehmer sagt, zu schwer zu kalkulieren, politisch zu unsicher. Das war mal ein Beispiel mit dem Sonnenkraftwerk in der Sahara. Dann sagen sie, dann ist es immer noch billiger, das letzte Öl auch noch für 80 Dollar das Barrel zu verbrennen, als sowas aufzumachen. Kostet Öl mal 120. Das sieht die Sache dann anders aus. plötzlich lohnt sich das eine oder andere dann mehr. Und auf einmal ist Öl dasselbe wie bei uns die Kohle. Will es keiner mehr. Übrigens ein nächstes Dilemma, vor dem der Chavez steht. Die sind doch da ist doch die Merkel schon dabei und sagt, wir sind der Vorreiter. Wir haben Technologien, wo man sich von dieser Abhängigkeit von auswärtigen Mächten in der Energieversorgung immer mehr unabhängig machen kann. Das macht unsere Freiheit aus. Nicht weniger benutzen, irgendwo sich einsparen, mehr Profit zu machen. Profitraten hier zu realisieren, wo andere dann bloß noch davon träumen, woanders noch mehr Armut zu produzieren. Ja, und nicht der Erde zu retten oder sowas. Man kann den ganzen Zeug mitmachen, wenn man auf den Zug springt. Und ich will ja nicht sagen, dass man jetzt anfangen soll, Energie zu verschwenden, aber man soll schon. Ach, die verschwendest du doch allein deshalb nicht, weil sie immer teurer wird. Es scheitert doch schon an deinem Geldbeutel, das Verschwenden. Eine Alu-Industrie, ne? Die gibt es kein Problem. Die muss ja keine Ökosteuer bezahlen. Aber wenn so eine Aluminiumfabrik, wo rumsteht, die verbraucht den Strom einer mittleren Stadt, so 200.000 Einwohnerstadt, ja, da gibt es Sachzwänge, da darf der Energie nicht so teuer sein. Die haben dann keine Ökosteuer. Das sagt aber keiner verschwenden, sondern sinnvoll einsetzen von Energie, weil da wird GG' gemacht. Der Marx'sche Ausdruck für aus Geld mehr Geld machen. Ja, dass das eine Illusion ist, das müssen wir irgendwann mal hoffentlich bald begreifen. Dass es nicht geht. Das, was nicht geht. Dass aus Geld niemals Geld wird. Also ich finde, das ist so das, was ich da rauslese. Dass das in allen Köpfen irgendwie verankert sein muss. Und dann ich verstehe nicht, wie kommst du darauf, dass das nicht geht? Es wird auf der ganzen Welt gemacht. Ja, aber es geht nicht. Das ist eine Illusion. Weil man kann nicht einfach nur aus Geld machen, wenn das Geld nicht Arbeitskraft ist. Hm. Und da kommt dann was raus. Das ist richtig. Aber das Geld muss ich erst umsetzen. Mehr Arbeitskraft, richtig. Sondern das Geld ist ja virtuell weit entfernt von der Realität. Ohne dass das Geld erst in was anderes verwandelt wird, wird es nicht mehr. Das ist die Gemeinheit. Das müssen wir alle kapieren, dass unsere Bankkonten eigentlich nichts abwerfen. Und die Verwandlung in Arbeitskraft und damit dann mehr Geld raus wird, das produziert Armut und nicht Überfluss. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Diskussion hatten wir ja schon in den 68ern. Und was dabei herausgekommen ist, ist eigentlich die Situation, in der wir jetzt sind. Nur jetzt sind gerade die Herausforderungen, dass wir wirklich vor einem Klimawandel stehen, dass die Probleme einfach massiv zunehmen und wir wieder mit dieser Diskussion anfangen. Aber warum? Diese Diskussion haben wir seit Jahrtausenden. Ich meine, das ist ja eine Bewegung, sich zu. Das ist doch kein. Wir müssen uns doch nicht schämen, dass wir jetzt 30 Jahre nichts gemacht haben und jetzt uns jetzt was Neues einfallen muss. Aber die Diskussion hat eine ganz andere Qualität, weil mittlerweile doch sich viele Leute bewusst sind, dass man auf einem Planeten sitzt. Also das darf man nicht vermischen. Das ist nicht die gleiche Diskussion wie vor Jahrtausenden, sondern das ist eine ganz andere Qualität, ja, in der auch viele Chancen stecken. Ja, aber der Welt war eine sogenannte Globalisierung. In den 70er Jahren. Das haben wir mal spätestens seit 100 Jahren, als wir zum Beispiel der Grad der weltwirtschaftlichen Verflechtung war zum Beispiel 1914, ne? Ist erst in den 90er Jahren wieder übertroffen worden. Das heißt, das sind keine neuen Sachen, also jetzt, dass wir auf einem Planeten leben, dass wir irgendwie alle von allen abhängig sind. Nee, aber das Bewusstsein wächst doch durch so ein Problem mit dem Klimawandel. Also, nein, das stimme ich nicht. Das wächst nicht von selber. In den 70er Jahren gab es den Club of Rome. Der hat damals auch ein Endzeit-Szenario aufgemacht. Da war es nicht Klimawandel, sondern das Öl geht aus, die Menschen sind mehr allzu ernähren, die Bevölkerungsexplosion war das Thema, die Rohstoffe gehen aus, alles so ein Zeug. War ein Riesenthema, Klapperfrau, war ungefähr so aufgehört wie jetzt Klimawandel. Ja, warum das natürlich verwendet wird und so massiv propagiert wird, ist natürlich fragwürdig und da muss man auch drüber nachdenken. Ja, jetzt soll ich dann, wunder dich doch nicht, wenn. Um uns weiter im Kleinen zu halten, das gebe ich dir schon recht. So, ich will doch bloß auf eins raus. Dass es auch was Reales ist, willst du ja auch nicht ignorieren. Ja, aber so. Wo siehst du die Riesenkatastrophe, die dir jetzt so sehr ein starkes Argument ist, dass du absolut überzeugt bist davon? Artensterben. Wir haben den größten Verlust an Biodiversität seit dem Menschen. Geh mal ins Geografische Institut und fragen ein paar Professoren. Ja, auch als die Saurier ausgestorben sind, gab es ein großes Artensterben. Wir stehen ja nicht vor den Artensterben auch. Leute tun so, als ob die Welt echt geografisch. Ja, das ist vielleicht nicht bei uns, aber man muss schon aufpassen. Also Ja, man muss auch. Das ist aber nicht meine, wir haben sowas. Mann, ist schon wieder. Schau, das ist immer dasselbe, gegen was ich agitiere. Man muss schon aufpassen. Jetzt machst du dich schon wieder zu einem Subjekt, was in der Hand, das in der Hand hätte mit seinem Verhalten, was da passiert. Das war mein Hinweis auf Klapper Fromm, da hat es einen Haufen Leute gegeben, die gesagt haben, oh, auf was man jetzt alles aufpassen muss. Bis hin zu Kinderkriegen. Bevölkerungsexplosion. Ein paar Jahre später hieß es, die Deutschen sterben aus. Das sind immer Sachen, wo fingiert wird. Die Leute mit ihrem Verhalten werden die Problemverursacher. Beim Klimawandel genau dasselbe. Jeder hat es geschluckt, dass er mit seinem Stand-by-Modus am Fernseher der Verursacher des Klimawandels ist. Und jetzt rennen sie rum, da ist da noch irgendwas an. Auf die Tour werden die Leute verarscht und die Politik wird dann beauftragt, damit umzugehen. Rauskommt dann das, was dann andere Leute noch freiwillig sagen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Aber keine Sau außer den Leuten muss den Gürtel enger schnallen. Die Verursacher müssen höhere Profite machen als bisher, weil sonst kriegt man den Klimawandel nie in den Griff. Das ist immer ein Freibrief, das weiterzumachen, was die Probleme in die Welt setzt. Das ist der Fehler, wenn man sagt, man muss aufpassen. Das sagen immer die oben, die aufpassen, dass du da nichts rausnimmst. Aber so ganz fremd ist dir noch das Argument eigentlich überhaupt nicht. Wenn sie sagt, man muss da aufpassen. Also die vielen Individuen sind ja schon für zuständig, wie es mit dem Klima aussieht. Ne? Sagst du dann sofort, was für ein Quatsch. Aber du stellst dich eigentlich die ganze Zeit hin und sagst, die Leute mit ihrem falschen Denken, die sind verantwortlich dafür, dass es hier nicht anders ist. Nein, ich sage nicht, die sind verantwortlich dafür. Die sind mit die Opfer davon. Was anderes als verantwortlich. Machen Sie, ja, und Ihr Fehler ist dabei mitzumachen, das sage ich schon. Das ist aber was anderes als die sind verantwortlich dafür. Aber jetzt sind wir ja an einem spannenden Punkt. Sie machen einen Fehler, sage ich, kurz gesagt. Okay. Wir sind jetzt aber an einem spannenden Punkt. Wir können jetzt lange hier einen hin und her erzählen mit der Klimakatastrophe und sonst was. Es ist völlig klar, es wird funktionalisiert. Die Leute sollen sich halt um so einen Kleinkram kümmern und ansonsten hier alles schön mitmachen. Und trotzdem ist es doch erstmal richtig, sich zu überlegen, wie man sich so individuell verhält. Weil sonst kommen wir an den Punkt zu sagen, es ist völlig egal, wie man sich verhält. Das willst du ja dann jetzt auch nicht hier propagieren oder dafür agitieren. Also sollte man das schon ein bisschen genauer überlegen. Aber jetzt seid ihr zu. Den Trick zu sagen, naja, jetzt seid ihr zu abstrakt. In puncto auf Energieverbrauch und Klima, ja, sage ich ganz klar, scheißegal, wie man sich verhält. Aber ganz klar. Das ändert an dem, was da los ist, gar nichts. Das Programm, was die Politik aufmacht, beschäftigt sich auch nicht damit, oh, die Leute verbrauchen so viel Energie. Überhaupt nicht. Die haben ein ganz anderes Thema. Und die Energie, die die brauchen, die kriegen die hin. Und dein Verhalten, das machen die ganz anders. Da kostet der Strom in Zukunft 50 Cent Kilowatt, dann überlegst du dir, wie lange du deinen Kühlschrank laufen lässt. Ich kann dir eine Verhaltensweise nennen, die dem völlig entgegensteht, was auch in einigen Gegenden praktiziert wird. Stromrechnung nicht bezahlen. Das ist was ganz anderes, das ist eine ganz andere Abteilung als das, was wir die ganze Zeit hier über Windkraft oder sonst was diskutieren. Ja, und? Und eine andere Sache ist auch, ja, Moment, und? Jetzt bezahlst du nicht, bis du den Strom abgestellt kriegst. Dann sparst du viel, ja. Es ist halt unfähig, wenn du den Strom nicht bezahlst, aber den muss man schon irgendwie durchziehen. Also es gibt so eine Zahl von Leuten auf der Welt, die genau das tun. Das ist eine richtige Haltung dazu. Ja, verstehst, aber die setzen das auch durch. Jetzt weiß ich nicht, es gibt Massenleute, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen, meistens nicht aus ideologischen Gründen. Ja, weil sie kein Geld mehr haben. So, da passiert überhaupt nichts anderes, als dass in Baden-Württemberg zum Beispiel, EnBW, der einzige Punkt, wo die Arbeitsplätze kräftig gestiegen sind, das sind die Stromabklemmer. Du bist du vom Netz genommen, fertig aus. Und erst, weil du deine Rechnung bezahlt hast, kommst du wieder dran. Also das heißt jetzt also, wir müssen agitieren. machst. Müssen tut ihr gar nichts, ihr könnt euch auch einrichten. Wenn ihr was ändern wollt, wenn euch was nicht passt, dann solltet ihr hingehen und euch selber erst einmal klar machen, was los ist. Klima, Gesundheit, lauter Angebote, die sie ergeben hat. Um dann auf Leute losgehen zu können und sagen, pass mal auf, denk mal zu Ende, was du dir gerade für Gedanken machst. Was kommt dabei raus? Was heißt das für dich, für dein Interesse? Wie kommst du dabei vor? Welche Freibriefe an die Politik stellst du damit aus, wenn du wählen gehst, wenn du und so weiter? Das muss man lernen, das muss man selber erstmal sich durchgedacht haben, um dann auf die Leute losgehen zu können. Dazu machen wir Angebote, wer das will, kann mit uns alles durchdebattieren und dann kann man überlegen, wie man das noch besser an die Leute bringt. Ein kleiner Haufen in Freiburg, die machen hier Schweineviel, die Jungs sind echt klasse. Lad mich immer wieder ein mit ein paar Mann, bringe dich so einen Saal voll. Hervorragend. Wenn ihr da alle mitmacht, dann machen wir das nächste Mal in die Stadthalle. Aber wir kommen gern zu dir. Ich wollte nur mal sagen, wenn man jetzt trotzdem sagt, ich meine, der Imperativ gefällt vielleicht nicht, ja, man muss da aufpassen oder man soll sparen, okay. Aber andererseits kann man auch viele Freiheiten verschaffen. Gerade indem man sich von diesen materiellen Dingen mal loslöst, da wo es nicht nötig ist, hat man auch wieder Freiraum, sich um was zu kümmern. Und ich denke, das ist ein ganz anderes Argument. Wie tue ich meinen Samstag verbringen? Ja, ich bin nur shoppen, bis zum geht nicht mehr. Und das ist ein ganz anderes Argument, du hast ja recht. Das denke ich aber nicht gleich auf Verzicht machen. Wenn du so sagst, bevor du dich von Karriere-Scheiß und so weiter auffressen lässt, sowieso keine Zeit mehr hast, dir einen vernünftigen Gedanken über die Welt zu machen. Da mache ich dann einmal ein paar Abstriche, bevor ich mich dafür auffressen lasse. Da bin ich vollkommen nicht einverstanden. Aber das ist was anderes als Verzichtspropaganda. Also jetzt sagst du gerade, schön wäre es, wenn man mit relativ wenig Arbeit ordentlich Kohle verdient, damit man dann vernünftig auf die Welt losgehen kann. Hast du recht. Will ich aber nicht sagen, jetzt muss man sich alles Mögliche abschminken. Ja, Zeit. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wer sagt, er muss unbedingt Karriere machen in höheren Berufen und dafür 60 Stunden in der Woche arbeiten, dem sage ich auch. Irgendwo, auch das ist übrigens ein Fehler. Da sage ich sofort, und wozu machst du das? Für ein gescheites Leben kann es auch nicht sein, weil du für ein gescheites Leben gar keine Zeit mehr hast. Übrigens egal, ob du dir vorgenommen hast, zu agitieren oder nicht. Da gebe ich dir recht, ja. Zu nationalen Interessen wollte ich eigentlich gerne vorher noch was sagen. Also, Sie haben ja gesagt, patriotische oder national, wie auch immer, patriotische von mir aus, Interessen hat ja dann auch Venezuela, um halt, ja, möglichst breiten Bevölkerung ihre Grundbedürfnisse zu sichern, einfach. Auch eben, vielleicht auf niedriger Basis, aber so, dass halt jeder sein Wasser hat, ein bisschen Hunger. Und ich meine, im Grunde die USA, klar, ich bin nicht dafür, dass andere Länder dann ausschlachten, dass die nichts mehr haben. Und aber letztendlich geht es ja auch darum, für ihr Land, in ihrem patriotischen Sinn, ihre Sachen zu sichern. Ich stehe überhaupt nicht dahinter, dass man so eine Politik befolgt. Aber und wie gesagt, mit diesem Solar, dass man wirklich schafft, diese Alternativen, ich weiß nicht, ich habe die Information nicht, ich höre immer, ja, mit den Alternativen kann man im Moment, wenn man da schon längst was getan hätte, hätte man vielleicht schon längst Wärme auf dem Start. Aber man ist jetzt noch nicht, dass man das Ganze halt abdecken kann von heute auf morgen. Da muss man halt ein bisschen zu Alternativen greifen, indem man sagt, okay, da spart man vielleicht ein bisschen und man arbeitet jetzt daran mehr, Solar und was weiß ich alles zu erschaffen. Aber Solar war ja auch lange im Gespräch, dass Solar eigentlich ziemlich aufwendig zum Herstellen ist und auch nicht sehr umweltfreundlich zum Herstellen. Es gibt überall da auch Grund. Ja, aufwendig kosten, jetzt bist du bei lauter Argumenten, die was ganz anderes sind, als es geht nicht. Ich würde sagen, zu Alternativen kannst du Wohnungen besetzen, falls du keine Miete mehr hast. Ich will das nicht da rummachen, weil es witzlos ist. Der Prof hat Projekte sich ausgerechnet. Du hast ja echt gestaunt. Aber was soll denn klar, kapitalistisch vollkommen unmöglich. Aber auf der anderen Seite kann natürlich auch eine Verwirklichung von so einem System innerhalb dem Kapitalismus schon eine Realität verändern. Also ich glaube einfach, wenn du einen ganz starken Kontrast hast von eben machthabenden Institutionen, großen Unternehmen, die dir verkaufen wollen, du bist von ihnen abhängig und du hast dagegen ein Bild, greifbar, existierend, von einer Energiewirtschaft, die sich quasi, also das quasi hier selbstständig produziert wird, ohne dass wir da riesen Industriezweige dafür brauchen und um die ganze Welt unser Öl schippern müssen, dann verändert das, glaube ich, schon was in den Köpfen. Weil man einfach realisiert, dass es nicht diese Abhängigkeit ist, die wir jetzt im Moment alle meinen, dass sie da ist, dass wir die auch, dass die zu Recht da ist. Aber das ist also ich wüsste nicht, dass ein Aspekt, müsstest du nicht vieles andere genauso behandeln und aufgenommen werden, wie Information, wie Ernährung, wie Bildung, all das, du kannst dich doch nicht absolut autark machen. Nee, es geht nicht es geht nicht um Abschaffung vom Gemeinwesen, es geht um lokale Stärkung. Ja, lokal ist er wert, was ist ein Lokal, was ändert denn das? Ja, wenn du Lokal hast, gehst du später, kommt einer auf die Idee und sagt, nee, ich will den machen für meine eigene. Lokal kann ich bloß gut finden im Sinne wie hier. In dieses Lokal gehe ich gern. Ich meine, Energie ist nur ein Punkt. Du kannst ja überall dran mit deinen kleinen Sachen. Wer geht noch bei Aldi einkaufen? Der geht an die Hemden für 1,99 Euro kaufen, wo er weiß, wie sie hergestellt werden. Du musst Geld ausgeben für das, was du kaufst. Eben. Du musst Geld ausgeben für die Lebensmittel, die du hast. Und du musst da einkaufen. Du musst dir Freude machen. Du brauchst keine Bananen im Hochsommer, die irgendwie von Chiquita unter Plantagenbedingungen angebaut werden. Warum isst du das? Warum kaufst du ein Fertiggericht? Warum kaufst du Dosengerichte? Das ist ja, ein Argument hat sie geliefert. Du bist ja nichts, was billig ist. Billig ist scheiße. Billig ist ganz einfach scheiße. Du bist fett. Du bist ungesund und du musst zum Arzt. Das ist billig. Günstig. Ja, aber ja, jetzt. Günstig ist noch schlimmer. Aber jetzt bist du schon wieder beim Punkt, wo du sagst, die Leute sind da souverän. Aber es sind immer wieder, es ist kein Wunder, dass man 68 den Scheiß noch genauso debattiert. Das ist halt auch Kapitalismus gewesen. Nehme ich mal noch ein Beispiel. Jetzt gibt es eine Debatte, von der Leyen hat sie angezettelt. Wie ermöglicht man im neuen CDU-Grundsatzentwurf, die Frau soll die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie Beruf und Kinder vereinigt. Da merkst du, ist ein komisches Thema. Hat es früher nicht, das haben wir 68 nicht diskutiert. Weil es einfach gar nicht normal war, dass Frauen, die Kinder kriegen, auf jeden Fall mindestens 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen, weil sonst die Familie gar nicht überleben kann. Da war die alternative Ehefrau, das gibt es heute gar nicht mehr. Dass einer für eine Familie Geld verdient wird, ist auch, das geht nicht mehr. So viel verdient kein Schwein mehr. So, mir ist es einfallen wegen deinen Fertiggerichten. Ja, jetzt sagt die Leyen, die ersten 2 Jahre kriegen reiche Leute Kohle. Arme Leute sollen sowieso keine Kinder mehr kriegen, weil die sind ja die schlechteren Kinder. Jetzt sagt die 2 Jahre. Dann hat die Frau ein Kind und muss ihren Karrierejob dann wieder antreten. Wo sie zu Recht darauf hingewiesen hat, der frisst dich auf, hast du Zeit für nichts mehr. Noch nicht mal für deine Kinder, sagen sie jetzt doch selber. Ja, dann mit der knappen Freizeit, dass du dann nicht 2 Stunden kochst, dass du dann Fertiggerichte kaufst und lauter so Zeug, ist doch kein Wunder. Dieser Krempel kommt doch auch als kapitalistische Notwendigkeit auf die Welt, weil die Leute inzwischen für nichts mehr Zeit haben, weil sie von ihren Jobs aufgefressen werden. Ja, und Bananen, weißt du, warum sie Bananen fressen? Weil die inzwischen billiger sind als Kartoffeln. Und dann soll ich beim Metzger nachfragen, wo die, ob es eine weiß-schwarze württembergische Hochlandsau ist und ob der Bauer sie persönlich immer angesprochen hat. Also. Am Ende der Straße, da gibt's was. Ja, ist ja wahr, ist ja gut. Kann sich der normale Mensch dann zu Weihnachten mal leisten? Einmal die Woche reicht. Okay, also, spät genug, das Angebot steht, wenn jemand da sagt, okay, da ist was dran. Da muss man auf die Leute mal losgehen können mit ein paar Argumenten, ihr falsches Zeug sortieren. Es gibt hier organisiert die Gelegenheit, da kann ja jeder mit seinen Themen ankommen, das ist ihm aufgefallen, das will er mal durchquatschen. Jede Woche am Montag ist so ein Diskussionstermin in Befferstraße 24 im Uasterhaus, 20 Uhr. Und hier gibt es einen. ein Newsletter, ein Rundschreiben, das man auch abonnieren kann, dass man da, also dass man informiert, was wir damit angehen. Danke für die Information.